conclusión. Mano Brasson, de la Universidad de Salzburgo, sia per la sua personalità di studioso, legata proprio a, direi, non a una disciplina, ma a un crinale di discipline. È lecito dire questo, come si dice crinale? Il crinale mi interessa, è bella metaforica sulla sua vita. Crinale. Perché tra la sociologia della cultura e la storia, la storia delle idee, la storia delle istituzioni. E, direi fin dalla sua prima, dalla dissertazione del 1951, se non sbaglio, che si interessa a questi problemi del rapporto tra quello che oggi si chiama disciplinamento sociale, che allora non si chiamava ancora così, e la crescita dello Stato moderno. Ecco, e così potremmo ricordare parecchie delle sue pubblicazioni, ma non voglio annoiare l'uditorio, del resto tutti possono poi dopo trovare qui alcune indicazioni precise. E un altro motivo appunto di interesse è proprio nel tema stesso che oggi ci viene presentato. Un tema che si inserisce in un filone che l'Istituto già da 2 anni, diciamo così, coltiva, in modo particolare, quello del disciplinamento sociale. In poche parole, finora l'interesse per la crescita dello Stato moderno era stato visto soltanto sotto l'aspetto della crescita delle strutture burocratiche, di un'azione quindi dall'alto nella costruzione delle istituzioni tipiche dello Stato assolutista e accentrato, come si è sviluppato nei secoli da moderni. Da qualche anno l'interesse si è spostato invece, o si è approfondito, a tutti gli aspetti, diciamo così, più nascosti ma altrettanto importanti, che sono stati chiamati appunto proprio come social disciplinierung, sostanzialmente, cioè la formazione di un modello, di comportamento sociale, che è diventato poi la vera struttura portante della politica, se così vogliamo dire in termini generali, degli ultimi secoli dell'Europa, e che caratterizza ancora fondamentalmente il nostro modo di vivere civile. Ecco, abbiamo fatto un seminario anche 2 anni fa, con lo stesso professor Rassim, eccetera, e ci siamo incontrati su queste tematiche nella volontà di portare avanti, non certamente da soli, siamo troppo deboli, e non potremo farlo, ma insieme ad altri amici, tra i quali voglio ricordare il professor Wilmot, voglio ricordare il professor Reinhardt, per esempio, di Augsburg, che oggi non è potuto venire, ma ci assicura appunto la sua presenza, nel senso di continuare, il professor Weinhalter di Innsbruck, oltre ai gruppi che lavorano a Bologna su queste tematiche. Cioè, voglio dire, non è un seminario occasionale, ecco. È un seminario, questo qui, del professor Rassel, che si pone proprio al centro, e io ho avuto la fortuna di leggere i giorni scorsi la relazione, e quindi insomma, senza anticipare, posso dire proprio che sarà di un grossissimo stimolo, al di là di quello che il titolo di apparenza specialistico, insomma, poteva dare come impressione. Ecco, in realtà si tratta di un tema vastissimo e che si situa al centro proprio come nodo di tutti gli interessi, dalla storia culturale alla storia politica, in modo centrale. Quindi non rubo più tempo e lascio la parola al professor Rassim. E voglio solo dire che anche il presidente della provincia autonoma, l'avvocato Mengoni, ha inviato un lungo telegramma in cui dice di non poter venire, e questo è molto comprensibile. Di politica, andere Sache, Smache, Nichts, Nichts, Nichts. ma rinnova il compimento di 10, l'apprezzamento per l'attività dell'istituto. Tecnicamente, come detto nell'invito, procediamo in modo molto semplice, insomma, ecco, il professor Russell leggerà la sua relazione e tutti avranno sotto mano ormai il testo pronto, la traduzione italiana che è stata finita 5 minuti fa. Ecco, si tratta di una traduzione provvisoria, ecco, quindi imperfetta. Prego scusare le imperfezioni proprio che sono state fatte, perché la signora Krip, che voglio qui ringraziare, l'ha finita ieri sera lavorando a casa dopo cena e l'ha battuta a macchina le ultime pagine in questi momenti. Quindi abbiate comprensione così per quelle cose che sono un po' più affrettate, ma credo che... Il dottor Toscani, che è qui alla sinistra del professor Assen, è perfettamente bilingue, non so cosa dirci, provvederà poi a tutte le interpolazioni e diciamo guidare la discussione anche nelle traduzioni. Lo schema è quello tipico nostro, insomma, ecco, cioè più o meno un'ora di relazioni, ci la va in studio, no? Poi una breve pausa, poi la discussione e poi invece la seconda parte della giornata, esame di testi e excursus su sito di politica. Ma tutto poi nelle mani del professor Assen, che ringrazio ancora proprio di essere venuto. Sì, deve essere pronta adesso, sì. Ma we can begin, eh? Come si fa? Mi fa l'unica sezza mano. Aspettiamo ancora un minutino. Beatrice sta lavorando perché facciamo 20 coppie, scusi, insomma. Avanti, avanti, stiamo cominciando. Ich möchte Ihnen danken für die freundliche Einladung und für die freundlichen Worte, die ich so ungefähr ein bisschen verstanden habe. Ich werde es also so machen, dass ich mich jetzt genau an mein Manuskript halte und genau das vortrage, was in der Übersetzung steht. Come si chiama? No, dopo. No. Ecco, il professor Rassel dice che appunto farà la sua relazione, ma non attenendosi strettissimamente al suo manoscritto, insomma, ecco, dato che voi avete già il testo sotto mano, lui farà, credo, qualche deviazione di percorso, se ben capito. Sì. Il dottor Toscani, ecco, io non so. No, che non sono ansia. Ecco, sentiamo un po'. Vengono scudriate copie, stiamo un po' messi. Meine Damen und Herren, ich bin kein Historiker, aber ich habe mich in der Zeit meines Studiums und meiner Promotion vor mehr als 35 Jahren, natürlich mit dem Hauptproblem befasst, das alle Soziologen interessiert. Wie ist der moderne Staat entstanden? Und was ist das Charakteristische an der Struktur dieses modernen Staates? Allerdings las man damals, als ich studierte, noch kein Buch von Gerhard Österreich mit dem Titel die Entstehung des frühmodernen Staates. Und es gab noch nicht das von diesem Autor geprägte Schlagwort, die Sozialdisziplinierung. Es ist ein Schlagwort, aber warum soll man nicht neue Schlagwörter akzeptieren, wenn diese Schlagwörter alte Probleme gut zum Ausdruck bringen? Man muss Abbreviaturen verwenden. Dies wird uns natürlich nicht zu dem Irrglauben verleiten, man könnte das ganze Zeitalter seit der Reformation mit diesem einen Begriff Sozialdisziplinierung definitorisch erfassen. Gerhard Österreich selbst betonte, dass Sozialdisziplinierung und Sozialregulierung nur eine Tendenz der Neuzeit sei. Das heißt, es gibt auch gegenläufige oder widersprechende andere Tendenzen. Ich finde also dieses Schlagwort ungefährlich. Es ist eines der ungefährlichen Schlagwörter, wenn man es so vernünftig, so undoktrinär handhabt, wie Professor Österreich das getan hat. Trotzdem möchte ich ein kleines Warnsignal aufrichten. Un piccolo segnale d'allarme. Und auf einen bestimmten Charakterzug der deutschen Historiker hinweisen, so wie ich ihn sehe. Manche von ihnen haben eine große Vorliebe für akzentuierende Begriffsbildung, so nenne ich das. Allgemeinbegriffe, die für alle Dinge und für alle Zeiten gelten, finden Sie verdächtig. Wenn Sie das Besondere einer Epoche individualisieren, charakterisieren wollen, dann neigen Sie manchmal dazu, sehr allgemeine Vokabeln für diese Epoche zu reservieren. Zum Beispiel Sozialdisziplin. Dann wird das Appellativum zum Namen. Da aber trotzdem diese Vokabel transparent bleibt, sieht es so aus, als ob man sehr kühne Behauptungen aufgestellt hätte. Kann man zum Beispiel Sozialdisziplinierung für die Neuzeit reservieren? Hatte das Mittelalter keine Disziplin und keine sozialen Regelungen? Wie hätte man im Mittelalter den weit gespannten Fernhandel, große Königreiche, eine Kirchenhierarchie, gigantische Kathedralen und gigantische Felsenburgen organisieren können, ohne Disziplin und ohne scharfe Regeln, Normen? Und gibt es im Mittelalter wirklich sehr viel mehr soziale Anarchie, als es zum Beispiel in den Wirren des 17. Jahrhunderts und in der Bohème des 19. Jahrhunderts gibt? Um nur einige anarchische Momente zu nennen. Ich möchte mich nicht dramatisch gegen diese akzentuierende, individualisierende Hermeneutik wenden. Aber ich möchte daran erinnern, dass es auch ein morphologisch vergleichendes Verfahren gibt. Jedes Zeitalter benötigt Disziplin, Kontrolle, Gerechtigkeit, Organisation, Industrie im Sinn von Fleiß. Sicherlich, die Konstellationen wandeln sich. Dasselbe Problem muss in anderer Form bewältigt werden, wenn die alten Formen unbrauchbar geworden sind. Aber die Begriffe verlieren trotzdem nicht alle Gemeinsamkeit. Wir haben in unserer Zeit weder das Atom noch den Demos, noch die Demokratie erfunden. Und auch Disziplin ist eine vormoderne Idee. Aber nun, genug Vorbemerkungen und Vorbehalte. Ich will medias in res gehen und will mich auf die Frage einstellen, wie denn die Sozialdisziplinierung des modernen Staates zustande kommt. Erstes Kapitel. Wer ist der Träger der Disziplinierung der europäischen Völker der Neuzeit? Als Träger dieser Disziplinierungs- oder Kulturpolitik benennt man im Allgemeinen die Könige oder die Fürsten, und zwar in der Phase des sogenannten Absolutismus. Da ist nun die erste interessante Frage, ob diese Fürsten sich selbst disziplinieren. Man weiß, dass es ein großes Ringen um diese Selbstkontrolle des Fürsten gegeben hat. Und dabei ist es vielleicht nicht so wichtig, also in diesem Zusammenhang ist es vielleicht nicht so wichtig, ob er politisch ganz absolut regiert oder durch die Stände oder durch die Kirche teilweise kontrolliert war. Eines der berühmtesten Beispiele ist das Ringen der brandenburgisch-preußischen Fürsten, die im Jahre 1701 Könige geworden waren, um diese heroische Selbstdisziplin. Ich will natürlich nicht alle diese tausendmal erzählten Geschichten, in Deutschland tausendmal erzählten Geschichten oder Psychogramme von Friedrich dem Großen und seinem Vater nacherzählen. Ich gehe auf ganz einfache und semantische Weise vor. Schon bei Friedrich dem Kronprinzen von Preußen erscheint in dem in ganz Europa gelesenen, französisch geschriebenen Essay Anti-Machiavelli die Idee, dass der Fürst der Wohltäter seines Volkes sein soll. Dieses deutsche Wort Wohltäter erscheint sofort in den zeitgenössischen deutschen Übersetzungen. Es entspricht natürlich dem lateinischen Benefactor oder Beneficus und den entsprechenden französischen und italienischen Ableitungen La Bienfaisance und lateinisch Beneficentia. Die griechische Entsprechung Euergetes, Wohltäter, wird wenigstens den theologisch gebildeten Menschen des 18. Jahrhunderts irgendwie präsent gewesen sein. Aber dieser Wohltäter ist nun nicht ein fröhlicher, homerischer Fürst, der mit Liberalitas Geld unter die Menschen wirft, sondern er ist ein disziplinierter Ökonom. Man spricht davon, dass er das Métier du Roi ausübt, Deutsch, manchmal mit Beruf des Königs übersetzt oder mit dem Wort Diener des Staates. Nun könnte man natürlich diese Worte Diener und so weiter skeptisch interpretieren. Das heißt, man könnte sagen, es seien heuchlerische Phrasen. Dafür gibt es Beispiele. Ein prominenter deutscher Zeitgenosse, Herder, der kein Freund des Königs Friedrich von Preußen war, hat von dessen Völkervorsorge gesprochen. Völkervorsorge. Das Wort ist hier war ironisch. Vorsorge, Fürsorge, cura, lateinisch cura, ist hier war ironisch verstanden. Aber als Historiker interessiert man sich ja nicht nur für die Ironisierungsstufe der semantischen Topoi. Viel interessanter ist ihre Provenienz. Ich habe nachgedacht, woher diese Idee des königlichen Dieners, der vernünftige Wohltaten, Benefizien organisiert, historisch kommt. Es ist klar, dass wir sie bei Friedrich dem Großen schon in einem Moment treffen, wo der Calvinismus seiner Familie, der Hohenzollern-Familie, fast säkularisiert ist. Andererseits ist klar, dass es sich um keine leere Phrase handelt. Dazu ist der Kontext zu ernst. Es ist ein heroischer Kontext. Und mit ein bisschen klassischer Bildung versehen, kommt man vielleicht auf die Assoziation zu Euripides, Herakles. Herakles ist ja in der Tragödie des Euripides der Wohltäter Euergetes, aber er ist auch der leidende Held. Er ist also pathetisch, in diesem Sinne des Wortes pathetisch. Er ist nicht nur der optimistische, starke Wundermann mit der Keule, Herkules. Nun haben die europäischen absolutistischen Fürsten oder überhaupt die europäischen Fürsten, ich glaube seit den Tagen der Medici, sich immer durch den Herakles-Herkules-Mythos interpretieren lassen. Aber ich habe eigentlich nicht sehr viel gefunden, was speziell auf dieses Wohltäter, auf dieses Euergetes-Motiv hinweist. Die sogenannte zynische Variante, wie das die klassischen Philologen nennen, die kynische Variante des antiken Herkules Basileus, nämlich den einsamen und armen und leidenden, aber ganz ethischen König. Diese Variante habe ich in den barocken Programmen eigentlich nicht gefunden. Auch der altgewordene König Friedrich von Preußen, der doch etwas von dem Archetyp dieses kynischen, leidenden Königs hat, schmutzig, arm, alt, wird nicht auf diese Weise als Herkules mythologisch dargestellt, glaube ich, soviel ich jetzt weiß. Vielleicht sucht man besser in der christlichen Lehre, vielleicht lässt sich dort die Idee wiederfinden, dass der König ein Diener sei. Also ich gehe jetzt einen anderen Weg, lasse Herkules beiseite. Ich will gar nicht versuchen festzustellen, wie weit die christliche Idee vom Königtum in der ältesten Zeit vom Hellenismus und eben vom Kynismus, vielleicht sogar von dem Leiden Herakles beeinflusst worden ist. Ich verfahre umgekehrt, sozusagen im Krebsgang. Ich habe mich bis zu Justus Lipsius zurückgetastet und bei diesem im frühen 17. Jahrhundert sicher enorm einflussreichen Autor war viel über die Idee des modernen Herrschers zu finden. In seiner Politik, sie liegt hier, findet man gleich im Vorwort den König als Diener der Menschen und als einen Dieu bienfaiteur, so die französische Ausgabe von 1609, also fast gleichzeitig mit dem Original. Der lateinische Text sagt für Dieu bienfaiteur sagt etwas vorsichtiger, quodam numen, quasi numen. Die wohltätige Wirkung des Königs beruht nach Buch 4.8 bei Lipsius auf drei Eigenschaften. Lenitas, Beneficentia, Indulgentia. Eine alte italienische Übersetzung, die haben Sie hier notiert wahrscheinlich. Und diese drei Tugenden beruhen zusammen auf der Benevolentia Populi. Eine Benevolentia Populi. Wichtig ist, dass dieses Wohlwollen, wie man Deutsch für Benevolentia sagt, ein Reziprokes ist. Der Herrscher, der Fürst begegnet dem Volk mit Liebe, aber auch das Volk bringt dem Herrscher Furcht und Liebe entgegen. Ambivalent heißt es bei Lipsius. Deswegen heißt die Kapitelüberschrift De virtute duplici, reciproces regnis. Das ist also eine Art von etwas psychologisierter Caritas-Philosophie, wenn Sie so wollen. Das ist hier die Basis der politisch-moralischen Disziplin. Übrigens ist Lipsius ein Autor, den Gerhard Österreich in seiner Interpretation der Struktur des preußischen und des modernischen Staates sehr oft berücksichtigt hat. Aber ich will hier gleich den nächsten Schritt tun, nach hinten tun und auf Erasmus von Rotterdam kommen. Sein Buch über die Fürstenerziehung, Institutio Principis Christiani, ist schon 1516 erschienen, einige Jahre vor der Kirchenreformation im engeren Sinn des Wortes. Das Buch ist sehr schnell ins Deutsche übersetzt worden und dann auch in andere Sprachen. Für die wortgeschichtliche Methode sind solche zeitgenössischen Übersetzungen natürlich sehr nützlich. Wenn Erasmus in einem Kapiteltitel De Beneficentia Principis spricht, so übersetzt der bekannte Humanist Spalatin, deutsche Humanist Spalatin, 1521 von der Milde und Wohltätigkeit des Fürsten. Also Milde ist ein ganz medievaler Begriff. Das ist Kapitel 5. Bei Erasmus. Hier spielt noch etwas der Gedanke der Liberalitas mit, klassische Gedanke der Liberalitas. Aber ich meine, dass etwas anderes bei Erasmus die Hauptsache ist. Er bezieht sich auf das Lukas-Evangelium 22, Vers 25 bis 26. Und auf andere Stellen, wie den ersten Brief an Timotheus 6,2. Daraus leitet er ab, dass der christliche Fürstenstaat kein Imperium ist, sondern eine Verwaltung. Und diese Verwaltung ist eben wohltätig, ein Regnum Beneficium. Der König ist daher ein Verwalter, lateinisch Ministrator. Ministrator sind wir ganz nahe am deutschen Wort Diener. Kein Herr, er ist kein Herr, und lateinisch Präzessor. Die entsprechenden griechischen Ausdrücke sind Diakon und Hegumenos. Der christliche König ist also der wahre Wohltäter, so die Interpretation von Erasmus, Euergetes, während der heidnische König nur Euergetes genannt wurde. Übrigens heißen diese Euergeteskönige in der Vulgata Benefici. Das ist aber immer eine Standardübersetzung durch 2000 Jahre mit Benefactor, Beneficus und so weiter. Es steht also hinter dem Wort der König als Diener des Volkes das biblische Wort Minister oder Diakon. Ich gebe vollkommen zu, dass es ziemlich satirisch klingt, Friedrich von Preußen, den Freund Voltaires und den Eroberer von Schlesien mit dem Epitheton Diakon zu verzieren. Aber ich denke schon, Sie verstehen, wie ich diese geistesgeschichtliche Interpretation meine. Selbst wenn viele politische Statements im 18. und schon im 16. Jahrhundert Heuchelei sind, so ist es ja für den strukturalistischen Historiker vor allem interessant zu sehen, welche positive Idee denn geheuchelt wird. Unmittelbar nach der Stellung, der Erasmus vom christlichen Regnum Beneficium spricht, verlangt er vom Fürsten die Selbstdisziplinierung. Und zwar mit einem sehr merkwürdigen Ausdruck. Er sagt, certato tecum, du sollst mit dir selbst streiten. Das ist der schönste Kampf, Zertamen, und er soll täglich stattfinden und soll zu einer Selbstübertreffung führen. Se ipso melior evadere. Also das ist die Schlüsselstelle für Selbstdisziplinierung. Das ist im ersten Buch, Seite 8, das ist hier in Ihrem Text sicher auch angegeben. Ich will jetzt keine Zeit darauf verwenden, ins geistesgeschichtliche Detail zu gehen. Es ist klar, dass die Ermahnungen von Erasmus und später von Lipsius die reformierten und protestantischen Fürsten bis zu einem gewissen Grade beeinflusst haben, was die Disziplin des Herrschers und seiner Familienangehörigen betrifft. Aber noch ein Wort zur antiken Idee des Euergetes, das heißt des fürstlichen Wohltäters. Diese Idee ist für uns interessant, weil sie ja sehr stark die Leistungsfähigkeit, den Leistungswillen des Prinzeps betont. In der augusteischen Zeit Roms, die man ja die Zeit des Prinzipats nennt, spielt diese Euergetes-Idee des hellenistischen Königtums eine gewisse Rolle. Seneca, De Clementia und so weiter. Sie hat ihre Wurzel, soviel ich weiß, bei Isokrates, geht also in die allerersten Anfänge des Alexandrinismus zurück. Bei Isokrates bezieht sie sich auf Philipp, nicht auf Alexander. Für uns interessant ist ein griechischer Schriftsteller des ersten Jahrhunderts, Dio Chrysostomos von Prusa, oder Bursa, der vier Reden über das Königtum geschrieben hat. Diese Reden sind im späten 15. Jahrhundert in den ersten Inkunabeldrucken und im 16. Jahrhundert in lateinischer Übersetzung im Buchdruck erschienen. Und soweit ich diese Ausgaben kenne, sind es schön gedruckte Hefte, groß gedruckte Hefte, die einem zeitgenössischen reformierten Prinzen gewidmet sind. In diesen Übersetzungen kommen natürlich die lateinischen Standardwörter für Euergetes und so weiter wieder vor, Benefactor, Beneficenza, Misericordia und so weiter. Man muss sich nicht wundern, wenn diese hellenistische Terminologie in römisch-augusteischer Fassung mit verschiedenen Variationen im Absolutismus der Neuzeit als ein Topos, als vollkommener Topos benutzt wird. Wir alle kennen das ja aus berühmten anderen Fällen, anderen Anleihen bei dieser antiken politischen Propaganda. Ich nenne nur ein Beispiel. Der französische Sonnenkönig ist der antike Sol Invictus. Daran kann, glaube ich, kein Zweifel sein, weil die humanistischen Hofgelehrten schon unter François Ier, nicht Louis XIV, schon unter François Ier, 16. Jahrhundert, diese antiken Modelle verwendet haben. Ich verlasse dieses Kapitel und erinnere noch einmal an den Ausgangspunkt. Bei den preußischen Königen ist besonders evident, welche enorme Spannung zwischen der Idee der absoluten Herrschaft von Gottes Gnaden und der Idee der Leistungsfähigkeit, der Sachlichkeit, der Ministerhaftigkeit, also der Disziplin des Fürsten entstehen musste. Nächstes Kapitel, zweites Kapitel. Dieses Kapitel soll sich auf die Disziplinierung nicht des Fürsten, sondern des Volkes beziehen. Da wir Brandenburg-Preußen als Beispiel gewählt haben und da wir uns auf den Einfluss der großen Niederländer Erasmus und Lipsius bezogen haben, lege es nun eigentlich nahe zu sprechen von der Disziplinierung des preußischen Adels und der preußischen Bevölkerung durch die reformierten militärischen Prinzipien. Es ist ja bekannt, dass die militärische Disziplin in Brandenburg-Preußen nicht nur durch die Tradition des ostpreußischen Ritterstaates bestimmt wurde. Der Einfluss des Westens unter Orania ist sehr groß gewesen. Lipsius, Justament Lipsius, hat die antike Militärliteratur übersetzt und kommentiert. Und merkwürdigerweise haben diese Texte einen gewissen Einfluss auf die Organisation und Disziplin der modernen protestantischen Heere Brandenburgs und Schwedens gehabt. So viel politische und militärische Effizienz hat die Philologie wahrscheinlich selten wie im Falle Lipsius gehabt. Aber natürlich hängt dieser Einfluss des Philologen mit den politischen und militärischen Erfolgen der Niederländer, der Oranier, zusammen und mit der gemeinsamen protestantischen Konfession. Aber ich will hier ein anderes Gebiet der Disziplinierung wählen, nämlich die sogenannte Bevölkerungsstatistik. Brandenburg und später Brandenburg-Preußen sind berühmt für ihre offizielle Statistik, und zwar schon seit sehr früher Zeit. Natürlich ist der Effekt statistischer Maßnahmen für die Sozialdisziplinierung nicht so evident, wie das bei der militärischen Organisation zum Beispiel der Fall ist. Ich meine aber, dass man aus den Quellentexten selbst zeigen kann, dass die Intention der Disziplinierung und Kontrolle ein Teil der Intention der offiziellen amtlichen Statistik ist. Ein Motiv sieht man schon aus dem ersten wichtigen Dokument, das die Historiker der Statistik für die Mark Brandenburg präsentieren. Kaiser Karl IV. Und seine berühmte böhmische Hofkanzlei haben im Jahre 1375 diese Statistik des Kurfürstentums Brandenburg anfertigen lassen. Man nennt sie Landbuch und sie wurde noch im Jahre 1781 im Druck publiziert. Ich will nicht sagen, dass der Fragebogen, den der Kaiser in Brandenburg verwendete, eine Disziplinierung im psychologischen Sinn beabsichtigte. Der Zweck dieser Enquete ist, und das ist sehr typisch für die Geschichte der Statistik, folgender: die Feststellung, die Kenntnisnahme des tatsächlichen Besitzstandes von Territorien, die die kaiserliche Familie geerbt hat. der Sohn des Kaisers geehrt hat. Die Inventarisierung eines großen neuen Besitzes nach einer gewissen politischen Umwälzung ist immer ein Motiv für große statistische Erhebungen gewesen. Ich erinnere Sie an das Domesday Book der normannischen Eroberer in England und an die Statistik von Petty nach der Eroberung Irlands durch Cromwell. Ganz klarer Kontext, der in den Geschichten der Statistik oft nicht diskutiert wird. Sehr deutlich wird bei diesen mittelalterlichen Fragebögen Folgendes. Es ist eine Frage der Macht oder der Drohung mit Macht, ob man die richtige Beantwortung von Fragebögen durch die betreffenden Personen erreichen kann. Die Beamten, die von Ort zu Ort reisen, um die Antworten einzuholen, waren politisch bevollmächtigte Personen, keineswegs nur untergeordnete Bürofunktionäre. In Preußen nannte man diesen Beamten den Landreiter. Und er hatte viel weitergehende Befugnisse, als nur Fragen zu stellen. Sehr bezeichnend ist die Überschrift über den ca. 40 Fragen der Erhebung des Kaiser Karl des Fürsten und seines Sohnes, des neuen brandenburgischen Markgrafen Wenzel. Böhmischer Name Wenzel in Preußen dieser Zeit. Im Jahre des Herrn 1375, jedermann möge die Wahrheit sagen, weil alle verheimlichten Güter in den Besitz des Kaisers und seiner Söhne übergehen. Wir gehen mit schnellen Schritten weiter und kommen sofort ins 17. Jahrhundert. Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm, der von 1640 bis 1688 regierte, war offensichtlich gut informiert über die neuen statistischen Methoden seiner Zeit. Der Begründer der Deutschen Universitätsstatistik, Hermann Conring, war Berater des Kurfürsten in Finanzfragen. Das passt natürlich ganz in meinen Kontext. Conring war ja Professor an der kleinen protestantischen Universität Helmstedt und hatte vom Studium her niederländisch-kalvinistischen Background. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass Kurfürst Friedrich Wilhelm auch jüngeren Gelehrten wie Pufendorf und Leibniz Aufmerksamkeit schenkte. Beide interessierten, also Pufendorf und Leibniz interessierten sich für Statistik und beide wurden wenige Jahre später in Preußen sehr einflussreich. Auch an den Freiherrn Veit Ludwig von Seckendorf müssen wir in diesem Zusammenhang erinnern. Sein Buch von 1656 über den deutschen Fürstenstaat enthält ja gleich zu Anfang ein Muster für die Landesstatistik. Und gerade dieser Seckendorf wird von den Preußen 1691, nachdem sein Buch schon 40 Jahre berühmt war, zum Kanzler ihrer neuen Universität Halle ernannt. Kurfürst Friedrich Wilhelm lässt nun aus den Kirchenbüchern Listen der Bevölkerungsbewegung erstellen, die gedruckt publiziert werden. Die beginnende Bevölkerungswissenschaft von dem viel zitierten deutschen Autor Süßmilch beruht dann ganz auf diesen amtlichen Publikationen. Bevor ich auf das Disziplinierungsproblem im engeren Sinn komme, einige allgemeine Gründe für diese amtlichen statistischen Maßnahmen, allgemeine Motive. Erstens, jahrelange Kriege und mehrere Pestepidemien haben das Land verwüstet und die Bevölkerung dezimiert. Also ist die Idee, politisch und ökonomisch dadurch an Kraft zu gewinnen, dass man die Pöblierung fördert, sehr naheliegend. Ich meine, es ist eine existenzielle Idee und keine Theorie der kameralistischen, merkantilistischen Wissenschaftler, wie das manchmal in den wissenschaftlichen Handbüchern dargestellt wird. Bevölkerungspolitik setzt nun logischerweise detaillierte Demografie voraus. Und Pöblierungspolitik muss in einem armen Staat wie Preußen auf kontrollierten Kalkül beruhen. Preußen hat etwas Ähnlichkeit mit dem Kolonialland Nordamerika, aber es ist nicht so luxuriös und die Einwanderung kann nicht planlos, liberal planlos vonstatten gehen. Ein zweiter Punkt, ein speziellerer Punkt, ist das sogenannte Leibrentenproblem. Sehr typisch für reformierte Staaten. Es handelt sich darum, dass durch die Reformation und die Liquidierung der Klöster ein Problem der Versorgung alter Menschen entstehen konnte. Diese Menschen waren bisher im Kloster durch ein Naturalsystem geschützt, aber nun muss man zentrale Kassen, eine Art Sozialversicherung organisieren. Dafür braucht man aber irgendeine Kalkulation der Sterblichkeit, um das finanziell zu organisieren. Und deshalb Bevölkerungsstatistik im 17. Jahrhundert. Ein dritter Punkt ist, dass in diesem Zeitalter die effektive Größe und der effektive Bevölkerungsstand eines Landes eine große Rolle spielt, wenn es um politische Verträge, um Tausch von Territorien, um Friedensverträge, 1648 Münster und so weiter geht. Dort sind sehr viele Territorien getauscht worden. Was sind sie wert? Für die Brandenburger wurde es ein paar Jahre nach dem Tode des großen Fürsten von speziellem Interesse zu beweisen, dass Preußen ein volkreiches Territorium ist. Denn der Kurfürst von Brandenburg konnte ja nicht König in einem deutschen Reichsgebiet werden, sondern nur König von Preußen, das jenseits, im Gegensatz zu Brandenburg, jenseits des Reichs Gebietes lag. Da berechnet man nun aus der Zahl von 22.600 Geburten im Jahr durch Multiplikation mit 30 die Zahl der lebenden Menschen. Und man stellt fest, dass der preußische Teil mehr als 30% von den 2 Millionen der brandenburgisch-preußischen Gesamtbevölkerung ausmacht. Leibniz, der ein Spezialist für die juristisch-historische Darlegung fürstlicher Ansprüche war, was für die Hannoveraner so weit oft gemacht hat. Leibniz benutzt dieses Zahlenargument in einer Denkschrift vom 17. August 1700, also gerade im Jahr vor der Selbstkrönung des Kurfürstenkönigs Friedrich I. Die Bevölkerungszahl ist natürlich nur ein Problem der Verwaltungsstatistik dieser Zeit. Die preußischen statistischen Erhebungen nehmen im 18. Jahrhundert große Dimensionen an und sie sind sehr präzise. Und nun kommt in diese Statistik merkwürdigerweise ein historisches Moment hinein. Ein historisches Moment. So zieht man im Jahre 1717 Vergleiche mit der guten Zeit 100 Jahre früher, also vor dem 30-jährigen Krieg. Das betrifft zum Beispiel die effektive Besetzung, Bewohnung und Bewirtschaftung von Bauernhöfen, also von über agrarpolitisches Problem. Man nennt dies die Haupttabellen vom Detail des Landes. Und man spricht manchmal kurz von der historischen Tabelle. Ich habe dreimal nachgesehen, ob es wirklich stimmt, aber sie sagen wirklich historische Tabelle. Und hier ist frappant die Konvergenz mit den Ideen der deutschen Universitätswissenschaft des Spätbarock. Gelehrte wie Conring fassen ja das ganze Gebiet der empirischen Erfassung konkreter Zustände, also Status, unter dem Überbegriff Historia zusammen. Das hat eine schöne Monographie von Arno Seifert in München gezeigt. Und auch der Ausdruck Detail des Landes ist mir im Ohr, nämlich von einem französischen Buch dieser Zeit, von Bois-Guilbert, von dem Statistiker Bois-Guilbert, Detail de la France, 1695, übrigens mit einem Nachtrag, der heißt... Muscolini, 1695, mm. 1695er. Ja. In diesem Buch hat es übrigens dann auch semantisch sehr bezeichnet, ein nächster heißt Faktum de la France, also Detail und Faktum. Sehen wir nun die sogenannte historische Tabelle in einer Fassung von 1730 etwas genauer an. Sie ist in 16 große Abteilungen gegliedert. Ich habe Ihnen eine Fotokopie des Haupttextes mitgebracht, nach dem Standardwerk von Otto Behre, Geschichte der Statistik in Brandenburg und so weiter. Und da geht es nicht nur um die Zahl der Einwohner, sondern um sozialspezifische Zahlen, nämlich Männer, Frauen, Söhne, Töchter und Gesellen, Jungen, Mägde, das sind also drei Typen von Angestellten im Haus, im Handwerkerhaus. In Frage 3 geht es um die Steuern, die bezahlt worden sind. In Frage 4 bis 5 geht es um eine genaue Abrechnung der kommunalen Finanzen. Dabei müssen alle Aktiva und Passiva mit ausgewiesen werden. In Frage 6 bis 9 geht es um eine genaue Aufnahme aller Arten von Gebäuden, ihrer baulichen Qualität, ihrer Zerstörung, Destruktion, ihrem Wiederaufbau und natürlich den Besitzverhältnissen. Wer ist Eigentümer dieser Gebäude? So muss genau angegeben werden, zum Beispiel, welche Hauseigentümer Strohdächer in Ziegeldächer verändert haben. Fragen 11, 12, 14 bedeuten die genaue Feststellung der Bier- und Branntweinproduktion und Konsumation und Export. Es ist klar, dass diese Materialien einen doppelten Aspekt und Zweck haben. Einerseits sind sie die notwendige Grundlage für eine adäquate Verteilung der Steuerlasten, das heißt für eine Verbesserung der Steuergerechtigkeit. Dies scheint mir eine der Grundtendenzen des modernen Staates zu sein. Ich sage eine Tendenz, denn natürlich gibt es im späten 17. und im 18. Jahrhundert noch nicht das unglaublich komplizierte System von Steuergerechtigkeit, wie sich zum Beispiel im heutigen Westdeutschland herausgebildet hat. Der sozialpsychologische Sinn der Steuergerechtigkeit kann in einem deutschen Slogan zusammengefasst werden: Der Vaterstaat ist streng, aber gerecht. Ich weiß nicht, ob darauf der Ausdruck der klassischen Philosophie vollkommen passt, die von einer distributiven Gerechtigkeit spricht. Es geht ja eigentlich mehr um Wegnehmen als um Distribuieren. Aber das Wegnehmen wird eben gerecht distribuiert. Jeder Mann ist dem Staate etwas schuldig. Das ist kein konservatives Prinzip natürlich. Der König Friedrich Wilhelm I. begründet das mit einem quasi naturrechtlichen Satz. Wer obrigkeitlichen Schutz genießt, der ist auch schuldig, die Lasten, Onara, die Lasten zu tragen, die zum Schutz des Landes erforderlich sind. Es geht hier nicht um Gerechtigkeit in einem formalen oder liberalen Sinn. Die Sache hat eine Kehrseite, ein Revers. Das statistische Material ist die Grundlage für eine kontrollierende und protektionistische ökonomische Politik. Es ist klar, dass die Situation der einzelnen Familien auf diese Weise sehr genau überwacht wird und dass sie nötigenfalls leichter manipuliert werden kann. Die Befehle der Regierung des Königreichs werden erst dadurch wirklich gerecht und effizient, dass sie genau auf den tatsächlichen Zustand des Landes und der Bewohner abgestellt werden können. Der politische Sinn von statistischen Erhebungen dieser Art ist in Preußen und anderswo sehr gut verstanden worden. Es hat deswegen immer einen gewissen Widerstand dagegen gegeben. Wahrscheinlich ist der Protest gegen diese amtlichen Enqueten im 17. Jahrhundert noch stärker und häufiger als im 18. oder gar 19. Jahrhundert. Man kann zwei Arten dieses Widerstandes unterscheiden, nämlich einen mehr politischen und einen mehr religiösen Typ. Ein schönes Beispiel für den ersten politischen Typus ist ein Kollektivgutachten, datiert 26. Mai 1648 in der brandenburgischen Provinzstadt Köln. Es richtet sich gegen das statistische Projekt eines Ratgebers des Kurfürsten namens Kurt Bertram von Pfühl. Es ist irgendwie schade, dass ich Ihnen dieses Dokument hier nicht so leicht in seinem Sprachcharakter demonstrieren kann, denn man muss die vorklassische deutsche Sprache dieser Zeit etwas kennen, um es ganz gutieren zu können. Es genügt aber vielleicht, wenn ich sage, dass hier mit provinziellem Standesbewusstsein und mit einer gewissen humoristischen Arroganz gegen die neue zentralistische Politik gesprochen wird, obwohl es sich um königliche Beamte handelt. Man ist sehr misstrauisch gegen die geplante Generalerkundigung, die zur Verbesserung und Aufnehmung des kurfürstlichen Etat, Lande und Leute dienen soll. So etwas kann nur Unruhe und Angst erregen. Und das ist politisch immer von Übel, sagt das Gutachten. Vor allem aber der Plan von diesem Herrn von Pfühl tendiert gegen die Libertas Patriae Nostrae. Und zwar per omnia et ediametro. Bisher hat man es immer der Landschaft, also der Provinz und den kollegialen Lokalgewalten überlassen, nach welchem Modus sie Steuergelder zusammenbringen wollen. Aber nun will man denjenigen, der als getreuer Untertan das Seine tun will und die Last des Vaterlandes mittragen will, zwingen, seine Arkana und sein Vermögen zu entdecken. Also offenlegen, präsentieren, deklarieren. Das verlangt man nicht von getreuen Subditi, sondern nur von Servi. Und deshalb wird der brandenburgische Untertan bei den Nachbarn in den anderen Ländern verachtet werden. Und es wird gerade das nicht erreicht werden, was der Kurfürst doch so gerne möchte. Der Zuzug von Menschen in das leere Land, die Pöblierung. Soweit also dieses Gutachten, war unmittelbar nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Man sieht daraus sehr gut, dass die disziplinierende und zentralistische Tendenz der Statistik diametral, wie Sie sagen, der alten deutschen Libertät entgegensteht. Solche Proteste kommen aus der altliberalen Idee der Selbstverwaltung, aus der Denkweise des ständischen Kollektivismus, wenn ich das einmal so nennen kann. Aber so etwas kommt auch aus den spätfeudalen Ritterschaften, die wegen ihrer militärischen Leistungsbereitschaft seit alters her steuerfrei sind und natürlich keine neue proportionale Gerechtigkeit wollen, denn sie sind ja steuerfrei. Deshalb ist dieser Widerstand gegen die Statistik im 17. Jahrhundert, noch nicht dasselbe wie der moderne Protest unter dem Namen, in Deutschland unter dem Namen Datenschutz. Datenschutz. Dazwischen liegen 300 Jahre statistische und etatistische Politik. Und diese Politik hat im Laufe der Zeit immer mehr das Recht des Einzelnen betont, gegen die lokalen Kollektive, die Kollegia, die Landstände, gegen die Privilegierten und Steuerfreien. Am Ende dieser langen Entwicklung stehen wir heute vor dem Widerstand der Einzelperson gegen die statistische Erfassung. Das Heraufkommen des Computers und die Konfrontation mit den Terroristen hat sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht. Es kommt heute zu einem Rückschlag. Man kann schon fast sagen, Datenschutz ist eine kollektive Hysterie, die von anarchistischen Journalisten, zum Beispiel von einem bekannten deutschen Magazin, der Spiegel, mit Begeisterung stimuliert wird. Professoren der angewandten Statistik haben mir gesagt vor einigen Tagen, dass es in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr möglich sein wird, in Österreich die übliche Volkszählung durchzuführen. Und wenn das wahr werden sollte, würde das natürlich einen großen Riss im Gebäude der modernen Sozialdisziplinierung bedeuten. Andere Sprünge oder Risse könnten sehr schnell folgen. Zum Beispiel könnte es einmal unmöglich werden, in repräsentativen Umfragen ernst gemeinte Antworten oder überhaupt irgendwelche Antworten zu bekommen. Aber nun zu meinem zweiten Protesttypus, zum religiösen Typus des antistatistischen Protests. Bezugspunkt ist hier das zweite Buch Samuel, Kapitel 24 im Alten Testament. Da lässt König David durch seine militärischen Befehlshaber eine Volkszählung durchführen, die als Ergebnis 1,3 Millionen waffenfähige Männer verzeichnet. Kaum hat er es getan, bereute er es. David wird von Gott für seine Missetat bestraft. Es kommt eine Pestilenz und 70.000 sterben. Drückt man das in einer Sprache aus, die den alten Juden anscheinend verboten war, so sind 70.000 5,38% von den gezählten 1,3 Millionen. Nur durch ein Brandopfer kann David Gott versöhnen, Jehova versöhnen. Ich will hier nicht versuchen, religionswissenschaftlich zu analysieren, was diese Geschichte im Rahmen der altorientalischen Kultur eigentlich bedeutet. Etwas vereinfachen darf man vielleicht sagen, dass Gott sich den Überblick über sein Volk vorbehält. Alles ruht ohnehin in Gottes Hand. Ein Abzählen seines Besitzes ist Hybris. Für uns ist interessant, dass noch gewisse Theologen des 17. Jahrhunderts auf dieses Kapitel des Alten Testaments anspielen und Volkszählung für Hybris erklären. Andere Gelehrte versuchen die davidische Pest anders zu interpretieren und versuchen das Zählen zu rechtfertigen. Zum Beispiel Besold, De Erario Publico 1639, wenn Sie hier noch hinschreiben, Kapitel 8, Schluss, dann finden Sie es in einer Minute. Kapitel 8, Infine. Hier werden nun zwei Ideen bedeutsam, die den Reformierten generell wichtig waren. Das eine ist der Satz, du sollst mit deinem Pfunde wuchern, und das andere ist die Providenz, ja die Vorsehung Gottes. Den ersten Punkt findet man sehr deutlich bei den englischen Statistikern des 17. Jahrhunderts in ihrer sogenannten politischen Arithmetik angesprochen. Sie wollen alle Ressourcen ihrer armen englischen Insel kennen, die Naturkräfte und die Menschenzahl, um sich zu beweisen, dass sie letztlich den Spaniern, habe ich hier stehen, vielleicht streichen sie das weg, es steht so nicht in der Quelle, den Franzosen war irgendwie doch entgegentreten können, obwohl diese die größeren Inseln gab. Ich habe die Stelle hier, wir können sie in der Diskussion genau lesen. Was zweitens die Providentia betrifft, so spielt sie in vielen alten Landesbeschreibungen eine Rolle. Zum Beispiel bei den großen Geographen wie Sebastian Münster oder noch bei Büsching. Die geografische Situation ist Gott gegeben und sie ist gut so, wie sie ist. Die politische Arithmetik des 17. und 18. Jahrhunderts will aber diese Providenz oder Theodizee viel genauer, nämlich mathematisch beweisen. Daher bei Autoren wie Süßmilch und so weiter der emphatische Nachdruck auf gewissen demografischen Beobachtungen, wie zum Beispiel, dass sich das Verhältnis von Knaben und Mädchen immer wieder zeigt. Kurze Zusammenfassung und Wiederholung. Erstens, sparsames, rationales Ausnutzen der gottgegebenen Ressourcen. Zweitens, Vertrauen auf die Providentia Gottes, dass das Volk als Ganzes prosperieren wird, obwohl die Einzelnen von Pest und Tod heimgesucht werden. Das sind positive Vorzeichen und sozusagen positive Symbolwerte der Statistik. Ich füge noch ein drittes, mehr in der Tiefe wirkendes Symbol hinzu. Der berühmte italienische Statistiker Botero erwähnt in seinem Werk della Ragione di Stato im 7. Buch Folgendes. Und dort spricht er von den Kraftquellen der Staaten. Dazu gehört die große Zahl der Bevölkerung, denn sie bewirkt, dass sich Verluste letztlich immer ausgleichen. Das ist Gelegenheit für Botero, ein Livius-Zitat anzubringen. Scipio soll nach der Katastrophe von Cannae gesagt haben, dass die Römer trotz aller Niederlagen zuletzt immer siegen. Trotz aller Niederlagen immer siegen, weil anstelle der gefallenen Römer genügend andere nachwachsen. Ich nenne das, vielleicht ist es etwas überportiert, das statistische Argument der großen Zahl als Legitimation für die politisch-heroische Disziplin. Der Staat muss die Verzweiflung seiner Bürger verhindern, wenn wirtschaftliche oder militärische Katastrophen eintreten. Und ein Argument, das ihm zu dieser Disziplinierung nützlich wird, ist die Statistik. Hierzu eine Nebenbemerkung oder Schlussbemerkung. Napoleon hat sinngemäß das Scipio-Argument im Jahre 1813 gegenüber Metternich benutzt, als er behauptete, durch die Bevölkerungsstatistik sicher zu wissen, dass die Alliierten nicht genug Soldaten gegen ihn rekrutieren können. Er muss irgendwelche furchtbaren Kraftausdrücke gebraucht haben, weil Metternich macht nur Punkt, Punkt, Punkt. Und andererseits, dass es ihm gleichgültig sei, wie viele Franzosen er verliere, solange er noch welche behalte. Wir wissen aus dem historischen Kontext natürlich, das heißt aus dem Nachhinein, dass Napoleon in diesem Fall das Argument nicht richtig gesetzt hat. Aber es ist eben ein typisches Argument. Jetzt habe ich noch zwei kurze Schlusskapitel. Ich schließe den Akt Statistik und komme noch auf etwas Allgemeineres. Sind Sie müde? Nein, ich bin gar nicht müde. Aber wenn Sie wollen, mache ich eine Pause, aber ich brauche noch eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde, ja. Ja. Oder wollen Sie lieber diesen Teil diskutieren? Nein. Con un quarto d'ora finiamo, forse meglio, no? Con un quarto d'ora così facciamo la pausa. Ich möchte vielleicht einem Missverständnis vorbeugen. Da ich als Beispiel für die Statistik Brandenburg-Preußen gewählt habe, ist es naheliegend, dass ich mich hier vor allem für die protestantisch reformierte Ideologie interessiere. Aber gerade die beiden genannten Autoren Erasmus und Lipsius sind ja keine fanatischen Protestanten, sondern beide eher ökumenisch und tolerant eingestellt. Die politische Wissenschaft, die von solchen Autoren des 16. Jahrhunderts begründet wird, hat bekanntlich die Tendenz, das Konfessionelle vom Politischen zu trennen, soweit das möglich ist. Die Sozialdisziplin ist daher relativ unabhängig, wenn auch nicht ganz unberührt von konfessionellen Differenzen. Es verwundert deshalb nicht, dass die wichtigsten katholischen Spezialisten der Sozialdisziplinierung, nämlich die jesuitischen Pädagogen, in den protestantischen Staaten mindestens viel gelesen worden sind, auch wenn man sie als Ordensorganisation nicht selbst arbeiten ließ. Zum Beispiel empfahl Francis Bacon, der sich ja viel mit Erziehung und Learning beschäftigt hat, die Berücksichtigung jesuitischer Methoden auch in England. Ich möchte später und vielleicht in der Diskussion noch auf die Jesuitenpädagogik zurückkommen. Im Moment geht es nur darum, dass ein kolonialistisches Land wie Brandenburg-Preußen seine Sozialdisziplinierung nicht auf eine einheitliche Konfession stützt. Im Gegenteil, müssen die Hohenzollernfürsten davon ausgehen, dass sie über verschiedene Völker, Sprachen, Denominationen regieren. Deswegen sind sie einerseits tolerant, verlangen aber andererseits soziale Disziplin. Wer die neuere deutsche Geschichte näher kennt, weiß, dass die nationalistische Intoleranz, zum Beispiel gegen die polnische Bevölkerung, eigentlich erst im Nationalstaat nach 1871 aufgetreten ist. Nicht im alten Preußen des 17. 19. Jahrhunderts. Ich spreche nicht vom Ritterstaat. Soweit meine Bemerkung über das Problem der Konfessionen. Zweifellos ein essentielles deutsches Problem, in dieser Weise in Ländern wie Italien oder Spanien nicht existent. Trotzdem gibt es natürlich eine spezifisch lutherische Art der Interpretation des modernen Staates und eine spezifisch lutherische Begründung der Sozialdisziplin. Es ist sehr faszinierend, diese Ideologie bei den deutschen staatswissenschaftlichen Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts zu verfolgen. Leider sind diese in deutscher Frakturschrift gedruckten und manchmal in der Präsentation etwas provinziellen, biederen Bücher nicht so berühmt wie die eleganten Werke von Machiavelli, Hobbes, Locke und so weiter. Vielleicht sind sie zu anständig und zu vernünftig, um weltberühmt zu werden. Vielleicht waren manche dieser Autoren, besonders der schon erwähnte Seckendorf, doch zu 50% mit der Praxis beschäftigt und konnten als Schriftsteller nicht ihre ganze Kraft geben. Die Grundkonzeption eines Sickendorf und noch eines Christian Wolff, des Aufklärungsphilosophen, entspricht dem, was wir vorher aus Erasmus und Lipsius gehört haben. Der Fürst ist nicht nur dazu da, um seine Stellung und seine Macht zu konservieren, sondern er muss für das Wohl der Untertanen, für das Wohl des Volkes arbeiten. Die Formel aus Cicero de Legibus 3, Salus Populi Suprema Lex, wird zum Zentralsatz der Staatsphilosophie. Salus wird mit dem deutschen Wort Wohlfahrt wiedergegeben. Das ist ein spätmittelalterliches, niederdeutsches Wort, das auch in anderen germanischen Sprachen vorkommt, zum Beispiel Englisch Welfare, schon seit dem frühen 14. Jahrhundert. Autoren wie Seckendorf unterscheiden sehr deutlich eine materielle und eine spirituelle Wohlfahrt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Unterscheiden materielle und spirituelle Wohlfahrt. Aber es liegt in der Tradition dieser lutherischen Staatsschriften, dass man sich sehr genau für die Organisation der Bedürfnisse in dieser irdischen Welt interessiert. Auch eine flüchtige Bekanntschaft mit den deutschen Quellen des frühen 16. Jahrhunderts, meine ich, zeigt ziemlich deutlich, dass die deutsche Befreiung von der Herrschaft der römischen Kirche immer auch verstanden wurde als eine Sanierung der deutschen Volkswirtschaft. Vernünftige Verwendung des Geldes wird verlangt, nachdem allzu viel in die Klöster und nach Rom gezahlt worden ist. Diese allgemeine Wohlfahrt wird dann im 17., 18. Jahrhundert genau diskutiert, Kameralismus und so weiter, und die Fürsten sollen verpflichtet werden, für die Sicherheit des Lebens und für die richtige Ökonomie zu sorgen. Die Fürsten sollen verpflichtet werden. Dadurch werden alte christliche Pflichten transformiert in verwaltungspolitische Aufgaben. Das gilt zum Beispiel für die Wohltätigkeit, also die Hilfe für Kranke, Geschädigte oder alte Menschen. Diese Transformation der alten Caritas in rational durchdachte, disziplinierte Organisationen ist sicher eine Entwicklung, die in ganz Europa zu beobachten ist. Sie setzt schon im Spätmittelalter ein. Es gibt schon spektakuläre Unternehmungen in der italienischen Renaissance. Wer kennt nicht das Finkelhaus des Brunellesco in Florenz? Es gibt wichtige katholische Autoren dazu wie Lodovico Vives, also Anfang 16. Jahrhundert. Aber trotzdem ist die Ausweitung dieses Aspektes zu einer Art Wohlfahrtsstaatsideologie bei diesen lutheranischen Autoren besonders bedeutend. Sie sind es, die den deutschen Protektionismus begründen. Um nicht missverstanden zu werden, beeile ich mich zu sagen, dass vieles von dieser Wohlfahrt Theorie geblieben ist. Aber ich vermag den marxistischen Wissenschaftlern nicht zu folgen, die gerne jede Theorie mit Ausnahme ihrer eigenen als kompensatorische Heuchelei verstehen. Wenn es nicht diese Theorie gegeben hätte, so wäre der moderne Wohlfahrtsstaat nicht letztlich eben doch Wirklichkeit geworden. Diese Theorie fordert also ein wohlwollendes, der Benevolentia, und rationales Handeln der Regierungen. Aber andererseits präsentiert sie auch die Rechnung für die Wohlfahrtspolitik. Ich staune immer wieder, mit welch selbstverständlicher und undifferenzierter Härte ein aufklärerischer Autor wie Christian Wolff die Pflichten der Einzelperson benennt. Wenn es nämlich zum Konflikt der persönlichen Wohlfahrt mit der allgemeinen Wohlfahrt kommt, dann wird hier nicht viel liberale Vermittlung angeboten. Die allgemeine Wohlfahrt ist das höchste Gut. Man sagt den Lutheranern sehr oft nach, sie seien politisch weich und unterwürfig gegen ihre Obrigkeit. Und an diesem Punkt wird das sehr deutlich. Man kann es aber auch umgekehrt ausdrücken. In diesem unbedenklichen Bekenntnis zum Vorrang des Überindividuellen zeigt sich eine rigorose ethische Haltung. Sozusagen unterhalb der Pflicht gegen die allgemeine Wohlfahrt gibt es in diesem System doch auch private Pflichten. Autoren wie Puffendorf und Wolff haben große Kapitel oder eigene Bücher geschrieben, in denen die mitmenschlichen mutuellen Offizia beschrieben werden, frei nach Cicero. Hier ist die Wiederbelebung der antiken Moralphilosophie und die Rationalisierung der christlichen Ethik evident. Die christliche Glückseligkeit geht in eine sich säkularisierende Eudaimonia über. Ich verlasse Deutschland und gebe noch zwei kleine europäische Zeugnisse von Autoren des 18. Jahrhunderts. Sie können vielleicht darauf hindeuten, auf welchen idealen und geistigen Gewichtsverlagerungen die Sozialaktivierung christlicher Lehren im 18. Jahrhundert beruht. Aus der großen Schar der schottischen Moralphilosophen greife ich einen der Erfinder der Soziologie heraus, Adam Ferguson, die Institutes of Moral Philosophy. Er hat eine sehr entschiedene Meinung, was die natürliche Basis moralischer Handlungen betrifft. Die Wohltätigkeit, die Pflichterfüllung gegen die Mitmenschen, die Uneigennützigkeit, Englisch Disinterestness, das allgemeine Wohlwollen, das alles ist für ihn eine natürliche Haltung, ein aktives Prinzip. Sozialverhalten ist also eine Folge natürlicher Effekte angeborener Sympathie zu Mitmenschen. Ich weiß nicht, ob diese Auffassung geeignet ist, die Disziplinierung des Menschen zu lockern, indem sie das Soziale für das Selbstverständliche und Natürliche erklärt. Es kann eher umgekehrt sein. Das asoziale Verhalten erscheint nun als abnormal oder pervers, nicht nur als natürlich böse in einem katholisch-christlichen Sinn. Für die Diskussion muss man hier das Stichwort Neostoizismus notieren. Das Wort ist hier nicht gekommen in meinem Text. Es ist natürlich ein Neostoizismus aus dem 16. Jahrhundert übernommen, aus dem 17. Jahrhundert, aus 16. Jahrhundert übernommen. Wie immer man es sehen will, Autoren wie Ferguson sind Exponenten für die Moralisierung des Christentums. Sozialer Aktivismus ist der Imperativ der Aufklärung. Ein anderes Beispiel sei der französischen Literatur entnommen, Voltaire, Dictionnaire Philosophique. Der bekanntlich ziemlich antiklerikale, aber nicht antisoziale Voltaire reduziert hier die klassischen vier Kardinaltugenden auf eine, die Gerechtigkeit. Und er reduziert die drei theologischen Tugenden auch auf eine, die Liebe. Dabei beruft er sich auf die Disziplinierungsideen des 17. Jahrhunderts in Frankreich, auf den Honnête Homme bei Racine und Fénelon. Damit wird nun Bienfaisance zu der Tugend schlechthin. Nicht, was man glaubt, ist wichtig, sondern was man tut. Dies ist ein Quasi-Paulinismus oder Pseudo-Paulinismus, wie Voltaire selber sagt. Allerdings dürfte es nicht ganz im Sinn des Paulus sein, wenn in Voltaires Ideologie auch der schlechte, der lasterhafte Mensch Wohltaten leisten kann. Deswegen Nero-positiv. Aber jedenfalls ist dieses Statement von Voltaire eine der besten Demonstrationen der aufklärerischen Transformation der Moral in Richtung auf Sozialaktivismus. Es ist ganz evident, dass ein Voltaire sich von jeder Art Anarchismus trennt, abwendet. Er propagiert die Disziplin des 17. Jahrhunderts, Kolbertismus und Industrialismus. Er spricht gegen jeden undisziplinierten Primitivismus, wie er in dieser Zeit der Indianerverehrung und so weiter, die Paparon, die war La Montagne und so weiter üblich war. Ein kleines Schlusskapitel 4. Es ist unbedingt notwendig, darauf hinzuweisen, dass die Sozialdisziplinierung durch das Mittel der Verschulung der Schule gefördert wird. Die Wörter Discipulus und Disziplina werden ja auch im Schulbereich verwendet, nicht nur in der Religion. Ein großes Kapitel wäre hier die Industrieschule des 18. Jahrhunderts. Sie hat mitgewirkt, die Künste oder Artes, die Techniken zu entmystifizieren, wie Karl Marx sagt. Auch dies ist ein langer Weg gewesen. Man hat zwar sehr schnell die moralische Disziplin der Zünfte, das heißt der alten Handwerker- und Berufsorganisation, liquidieren können, aber es hat lange gedauert, bis man über technische Schulen und über anderes ein neues System der Disziplin errichtet hat. Die Anfänge dafür liegen schon im 18. Jahrhundert. Die österreichische Monarchie ist ein besonders interessantes Feld, da sie im sogenannten josephinischen System dazu tendiert, alle Bildung als Berufsbildung zu verstehen und einen sehr harten, disziplinatorischen Zug in die Bildung bringt. Aber selbstverständlich ist dies nur ein Thema der Pädagogik. Ein anderes wichtiges Thema ist die Erziehung zum disziplinierten Sprechen und die Normalisierung der Sprache. Beides, glaube ich, fehlt bei Gerhard Österreich. Beides vollzieht sich seit dem Humanismus des 16. Jahrhunderts. Die Jesuiten, die ich vorhin erwähnt habe, haben es sogar verstanden, das Theaterspielen zu einer Methode der Disziplinierung ihrer Schüler zu machen. Es handelt sich dabei nicht um einen stumpfsinnigen mechanischen Drill, sondern um die Ausbildung zu beherrschter Lebendigkeit der Kommunikation. Es kommt zu einer unglaublichen Ausbildung der rhetorischen Pädagogik, um nun die natürlichen Fähigkeiten des Menschen zum kommunikativen Dialog in diszipliniertere Bahnen zu lenken. Das Geschehen der Kommunikation kann auf diese Weise von den Beteiligten selbst kontrolliert und bis zu einem gewissen Grade vorausgerechnet werden. Parallel geht die Normalisierung der Nationalsprache. Diese Normalisierung wird durch die großen Schriftsteller, durch die Akademien, durch direkte Sprachpolitik geleistet. Auch hier ist es ein langsames Geschehen, das sich nicht von heute auf morgen vollzieht. Aber man kann gar keine Zweifel daran haben, dass die moderne Sozialdisziplinierung nicht denkbar ist ohne eine Einheitssprache, die in einer Einheitsschule unterrichtet wird und sich auf einen gewissen Kanon von Literatur und von Meinungen bezieht. Wenn man das noch nicht aus der europäischen Kulturgeschichte gewusst hätte, so hätte man es von den Sowjetrussen erfahren können, denn sie sind große Spezialisten einer ganz neuen, sozusagen nachneuzeitlichen Sozialdisziplinierung und gleichzeitig sind sie Sprachgenetiker. Das heißt, sie normalisieren Dialekte zu politisch brauchbaren Einheitssprachen. Sie nennen diesen Vorgang Ethnogenese. Ich danke Ihnen. Mi sembra che ogni periodo possa dar luogo a giornate di discussione in questa relazione, perché è veramente molto denso. Grazie di modo anche fin da ora. Es ist kein Autor erster Rangordnung, aber es ist politisch interessant. Von der Türkei gekommen, sie wenden dann auf Türkei. Allora aveva già influenza anche biblica, evangelica e... No, la questione di un del fumo. Das ist hier doch ein bisschen, dass sie nie wie bei einem Auto aus Westbrechen oder so ist noch nicht heute gespielt, aber die Linke, die in der falschen Tiefe der Bibel. Il professore vuole dimostrare sostanzialmente che il principio del disciplinamento sociale è da mettere in relazione con la concezione dell'autorità buona nella visione cristiana, nella visione religiosa, e secondo lui la filosofia di un autore contemporaneo tedesco dell'Università di Münster, Peter, sul quale ho fatto degli approfondimenti, ho scritto un saggio. Ecco, Piper, secondo il professore, Joseph Piper. È da vedere nell'ottica della ripresa della concezione cristiana del potere, della concezione atomista del potere e dell'autorità, concepita come autorità uomo. Sì, si mente opere, vi sapete anche di acute religiose, acute filosofie, immer noch ein christliches Prinzip war, ein christliches Prinzip, das heute von der Schule Pipers aufgenommen wird, in einer Neuauflegung der thomistisch-christlichen Konzeption, ob eine Verbindung zu erblicken wäre. Es es ist sicher zwischen einem Thomismus in diesem Sinn, der Staatsidee des Thomismus, ob nun in moderner Form oder in einer älteren Form, und dieser protestantischen Konzeption ist eine gewisse Ähnlichkeit. Es ist nicht toto zolo verschieden, sicher nicht. Man kann ja auch sehen, dass in der deutschen Staatsphilosophie sogar gewisse thomistische Einflüsse sind. Leibniz hat natürlich auch Thomas gelesen. Insofern würde ich dem nicht widersprechen. Es ist ich glaube, dass es ähnliche Konzeptionen des modernen Staates auch von katholischen Autoren gibt. Aber es ist eben ein besonderer Akzent, den eben diese protestantischen, lutherischen Autoren setzen, schon einmal, ich war durch ihren deutsche Terminologie, eben diesen Wohlfahrtsbegriff, der doch in dieser Form eigentlich, glaube ich, im Thomismus nicht vorhanden ist, oder jedenfalls bei Thomas, glaube ich, nicht in dieser Form vorhanden ist. Dort ist, glaube ich, nicht einmal dieses Salus. Aber ich habe irgendwo Notizen, wenn ich sie auch nicht hier habe, leider habe ich sie nicht hier, aber ich erinnere mich, dass ich mir notiert habe aus der Summa des Thomas, dass er eben auch den Beneficientia-Begriff hat, indem er doch die Beneficientia zu einem allgemeinen ethischen Prinzip macht. Also insofern ist schon eine starke Berührung. Man müsste sie vielleicht studieren. In der Sekundärliteratur finden Sie nichts darüber. Das wird nicht diskutiert. Aber es gibt in der Summa, Sie können es leicht finden, in der großen Summe, dort finden Sie, die ethischen Bücher sehen, da gibt es eben so Beneficientia-Kapitel. Das ist ziemlich viel. Da wird das im Einzelnen diskutiert, das Mutuelle und so weiter. Aber ich muss mir über die schöne Tradition. Sì, il concetto è fondamentale a seguire. Quindi esistono alcune affinità fra l'idea dello Stato tomistico, sia moderno oppure già antica, e la concezione protestante dello Stato. E anche la filosofia moderna tedesca dello Stato, la filosofia dello Stato tedesca presenta alcune influenze atomistiche, basta pensare a Leibniz, che sicuramente ha letto Tommaso d'Aquino. quindi le condizioni affini possono essere presenti anche nella condizione moderna dello Stato. Tuttavia, professore, adesso è decisamente rilievo questo accento particolare venendo dal campo luterano che non esiste, perlomeno dal punto di vista formale, nella dottrina tomistica. Naturalmente, nella Summa, per esempio, circa il concetto di beneficenza, Tommaso d'Aquino ne crea un principio etico generale, non specifico come questo. Poi il professor Rassen intende dire che sarebbe anche meritevole uno studio in merito, perché nella letteratura secondaria e nella bibliografia generale non esiste nulla di magari, quindi il concetto potrebbe sembrare proprio. Una domanda ancora generale, semplifico in modo quasi provocatorio, ecco, ma Weber ha fatto tutta la teoria della etica protestante, calvinista, dello sviluppo, diciamo, individualistico di tipo anglosassone, del successo della Beruf und so weiter. Ecco, lei in qualche modo mi sembra che teorizza un parallelo processo, ci siamo radicati in ambiente luterano in fondo, con la situazione invece del momento collettivo statalista, insomma, con alcune appunto affinità di processo. Volevo chiederle così di come vede lei il rapporto con le tesi di Weber e Greifen im allgemein gesehen der Position Max Weber hinsichtlich der protestantischen Ethik und Verdienst und so weiter. Selbst also im lutheranischen Feld, die erste jungfräuliche Form erblickt, ob sie da parallel erblicken. Oder da erblicken zu sehen, oder gemeinsam im Prinzip oder Grundsatz. Ich verstehe das, was ich hier gesagt habe, als eine gewisse Kritik an Weber. Ja, nicht gesagt, aber ja, das verstehe man. Ja. Ich habe es nicht gesagt, man müsste da natürlich sehr viel diskutieren. Gut, also ich meine eine gewisse Kritik an Weber. Es sind in der deutschen Diskussion liegt eigentlich der Schwerpunkt etwas anders, als ihn Max Weber gesetzt hat. Denn Max Weber spricht ja eigentlich von amerikanischen und englischen Quellen. In der deutschen Diskussion geht das Problem, ob eigentlich welche Differenz zwischen Calvinismus und Luthertum ist. Und das ist ja das preußische Problem. Denn die Fürsten, die Hohenzollern, sind Calvinisten und die Bevölkerung ist, die deutsche Bevölkerung ist lutheranisch und die Immigranten, Hugenotten, sind wieder calvinisch. Und nun entsteht ein Problem. Soll ich eine Pause machen? Es war besser. Die Relation, Professor Rassen, will sich verstehen als eine moderierte Kritik an die Theorie. Aber nicht Deutsch sprechen, sondern Italienisch. Das ist typisch. Von Deutsch zu Deutsch. La relazione del professor Rassen va intesa come una critica piuttosto mitigata al concetto weberiano dell'etica formatasi nel campo protestante. Nella discussione tedesca, il centro della discussione è, diciamo, dislocato in una situazione differente da quella vista da Max Weber, perché Max Weber considerava più il mondo anglosassone. Nella discussione tedesca il problema consiste nell'individuare o trattare le differenze esistenti fra calvinismo e luteranesimo, che praticamente è anche il problema classico della Prussia. È classico nel senso che calvinista era la casa Hohenzollern, luterana la popolazione, e calvinisti d'altro canto gli immigrati che la Prussia cercava di attirare nella propria storia. Scusatemi il lapsus, ma ecco. Ma ne dico. Sì, la chiamava alienante questa parola. Sì, wie ich glaube, sehr wichtiger deutscher Autor Müller-Arnack, Religion und Wirtschaft, ein wichtiger Kultursoziologe, Wirtschaftshistoriker, der zugleich praktischer Politiker war, denn er ist der Erfinder von der berühmten sozialen Marktwirtschaft. Die deutsche Doktrin, soziale Marktwirtschaft, die Doktrin war der Adenauer-Politik, Erhard-Politik, die bis heute noch so ungefähr steht, ist Müller-Arnack. Und dieser Müller-Arnack hat speziell sich mit diesen Problemen beschäftigt. Und er hat nun eine für seine Zeit, für die Zeit nach 1945, hat er eben propagiert, wie er das nennt, einen irenischen Ausgleich zwischen den Konfessionen in Deutschland, zwischen Liberalismus und Nationalismus und so weiter. Also das gehört zum Hintergrund von Müller-Arnack, den ich sehr wichtig finde, den man auch vielleicht einmal nur übersetzen sollte. Und er versucht nun zu sondieren, zu klären, was ist protestantisch, was ist calvinisch. Er meint, dass sehr viel von der kameralistischen deutschen Wissenschaft calvinisch ist. Becher und Conring und viele von diesen Leuten sind Calviner. Er hat sogar irgendwo eine Liste gemacht. So dass man irgendwie zuerst meint, dies, der ökonomische Trend in der deutschen Staatswissenschaft ist calvinisch. Aber die Rechnung geht nicht ganz auf. Es sind eben auch Lutheraner, die sich damit beschäftigen. Immerhin, Müller-Arnack hat insofern recht, Seckendorf, ein typischer Lutheraner. Typischer lutheranischer Minister in einem kleinen Staat, Gotha, das berühmte Gotha, schreibt ein Buch über Luther. Die erste Geschichte der lutherischen Revolution ist von Seckendorf. Und in den ersten Auflagen vom Fürstenstaat ist wenig Ökonomik. Aber dann, nächster Akt, er geht mit dem Fürsten von Gotha in die Niederlande und sie studieren calvinische Wirtschaftspolitik. Und das wird rezipiert. Also es ist eine sehr komplizierte Sache. Ich darf noch einen Punkt sagen. Und hier zeigt sich der Calvinismus, zeigt sich bei diesen Holländern und bei diesen Deutschen, bei den Preußen, zeigt es sich nicht als privatistischer Kapitalismus, sondern als Staatswirtschaft. Also da stimmt die ganze Max Weber'sche Modell stimmt in diesem Zusammenhang eben nicht. Ja. Un autore del dopoguerra, Müller Arnack, che va a scrivere un libro su religione ed economia, religion und Wirtschaft, culturologo, economo, un politologo nel senso classico, il padre spirituale del concetto attuale tedesco della Freie Marktwirtschaft, ebbe a scrivere, ebbe a propagare, a propugnare dopo il 1948 una soluzione equilibrata fra le diverse tendenze religiose e le diverse tendenze politiche, e si pone la domanda: che cos'è in fin dei conti protestante, che cosa vuol dire in fin dei conti il concetto calvinista? Ed elenca in questo suo trattato una serie di autori calvinisti. Un cerca di individuare una tendenza, delle tendenze economiche che indubbiamente rivelano un atteggiamento calvinista. Però questo non corrisponde completamente alla verità, perché in queste tendenze economiche sono anche individuabili alcune tendenze di chiaro stampo luterano. Non per fare un esempio di questa situazione ambivalente, cita il Seckendorf, che aveva a scrivere il primo di tutti, un libro addirittura su Lutero, e fu che la prima opera sulla rivoluzione luterana, e parlando appunto dei principi di Gotha, prima, all'inizio del suo trattato, non viene fatto quasi affatto menzione al concetto di economia. Poi fu menzionato il fatto che ci fu un viaggio nell'Olanda, là furono analizzati i modelli calvinisti e da qui la ricezione di questo modello. Quindi il calvinismo viene inteso come una dottrina, diciamo, oggettiva, collettivo, se vogliamo chiamarla, che è in netta antitesi con il capitalismo privatistico sostenuto da Weber. Danke. Sì. L'Angelo è un primo finito e poi riassumo. Mich hat den Vortrag besonders der Teil interessiert, wo Sie von der Bevölkerungsstatistik als Instrument zur Sozialdiskriminierung sprechen und wo Sie unter anderem gesagt haben, es sei Ihnen so praktisch in Aussicht gestellt worden, es könnte vielleicht in Österreich schon in ein paar Jahren gar keine Vollzählung mehr durchgeführt werden. Ich möchte auf zwei Beispiele hinweisen, weil Sie uns kennen, die vielleicht interessieren dürfen. Einmal die Zählung, die im vorletzten Jahr in Südtirol stattgefunden hat, wo ein obligatorisches Bekenntnis zu einer oder drei gegangenen Volksgruppen inbegriffen war. Es hat auch Widerstand dagegen gegeben. Und in dem Fall war die Ausschreibung nicht nur eine statistische Erfassung, sondern geradezu eine Zuteilung mit allen Rechtsfolgen daraus. Praktisch eine Art so Anwerbung zu den drei Volksgruppen. Ja. Das ist, in dem Fall war das Instrument noch weitergegeben. Ja. Aber ich wollte Ihnen auch sagen, vielleicht wissen Sie noch nicht, dass in der Bundesrepublik meines Wissens jetzt schon rund 50 lokale Initiativen gegen die kommende Volkszählung gibt, die zum Boykott aufrufen. Und die im Großen und Ganzen, also Sie verwenden nicht das Wort soziale Disziplinierung, aber die im Großen und Ganzen, glaube ich, genau dieses Problem im Auge haben, wenn Sie sagen, wir sind nicht bereit, dem Staat Informationen über uns Bürger zu geben, solange der Staat erstens uns nicht sagt, was er alles damit macht und uns seine Informationen, beispielsweise der genannten militärischen Standorte oder so, uns nicht auch preisgibt. Ob Ihnen bekannt ist, dass andere Parallelen aus der Bibel mit Zählen und benennen Operationen und soziale Diskriminierung vielleicht so sind. Zum Beispiel, dass also Adam, der die Tiere benennt, ob sie darin auch im Grund, also ob sie da auch eine ähnliche Operation den Namen geben, Besitz ergreifen, beherrschen. Oder zum Beispiel das Zeichen, Sie haben vorher sehr schön gesagt, Gott behält sich das, den Hügel für sein Volk vor. Wenn Sie zum Beispiel denken an Belshazzar, also dem wird auf die Wand geschrieben, gezählt, gewogen und geteilt. Also das ist ein typisches Hybris-Beispiel. Oder wo ist das? Das ist im Buch Daniel, glaube ich. Im Buch Daniel, ja. Oder wenn Sie an die Auswanderung der Juden in Ägypten denken, von denen verheißen wird, wenn sie sich also sozusagen zählen und charakterisieren, wenn sie ihre Türpfosten entsprechend beschreiten, dann wird an ihnen der Engel vorbeigehen, sie werden gerettet werden. Umgekehrt ist das Zählen und das Feststellen und Aufschreiben von Minderheiten von Andersgläubigen, die sind sehr berechtigt und sehr häufig angewandt im Moment zur Auswanderung. Und in diesem Sinn zur Sozialdiskriminierung, also im negativen Sinn, dass überhaupt das Zählen immer zusammenhängt auch mit den Kriegsschiffen, mit Besteuerung, mit Einladung, mit weiteren Sitzungen, sozusagen. Ja, ich im Wesentlichen fragen, ob diese Frage des Beziehens auf die Bibel ja auch als Berechtigung zum Widerstand ja, und während dem ich versuche ich einen Beleg, während Sie es italienisch sagen. Sehr gut. Io ho posto due studio di cui una semplicemente esplicativa delle cose cui ha accennato il professor Assen prima e l'altra è una domanda. La prima è questa, che il fatto che la statistica demografica e più in genere le operazioni sensuali siano strumento di disciplinamento sociale, spesso anche di disciplinamento di restrizione statuale, è molto, diciamo, questo poi anche nella pratica trova conferma, anche se non viene chiamato disciplinamento sociale. Facevo l'esempio intanto del sentimento etico tanto altri di due anni fa, dove era a tutti gli effetti un'operazione di disciplinamento, perché non era solo la quantificazione, quindi una decisione obbligatoria con tutte le conseguenze che ne derivavano. E oggi in Germania federale, come ricordavo al professore, oggi esistono, perché io so dalla stampa, già una cinquantina di gruppi in 50 diverse città di iniziativa contro il licenziamento, contro il sentimento generale della popolazione, non perché lì derivino conseguenze particolari immediate, ma che sono una esplicita opposizione al disciplinamento sociale, dicendo insomma perché lo Stato vuole sapere tutte queste cose da noi, cosa se ne fa delle informazioni, non c'è nessuna garanzia di, non solo di riservatezza, ma anche di uso conforme anche a dovere dei cittadini, e a volte addirittura si dice se lo Stato vuole sapere qualcosa da me, vuole sapere quanti chilometri faccio al giorno, quante persone sono, eccetera, mi dica anche dove intende piazzare i suoi missili, che politica tributaria intende fare. Questo come, questa è diciamo, l'esemplificazione. La seconda, invece, questione è una domanda. Io ho ascoltato con molto interesse i riferimenti religiosi che Lassen citava come legittimazione per opporsi al disciplinamento sociale. Lui citava il secondo libro di Samuele e mi sembra che proprio nella Bibbia ci sia una notevole consapevolezza che contare e denominare sono operazioni anche di presa di possesso, a cominciare da Adamo che dà il nome alle animali, alle piante e così via, che prende possesso, fino ad esempio, mi ricordavo proprio questo della Bibbia, dell'esempio di Bar-Gassar di Babilonia, credo nel libro di Daniele, dove il simbolo massimo della sua libertà, cioè del volere prendere possesso, contare, prendere il suo popolo, e poi sono i tre segni che appaiono sul mondo, appunto contatto, misurato e diviso e rinascono alla fine del, rinascono la situazione del Farina, così come per esempio adesso per gli ebrei dall'Egitto è anch'esso segnato da un'operazione di censimento che viene proposta da Dio, dove dice identificatevi, segnate le porte e così l'ambito del giudizio passerà. E in questo senso la statistica, il censimento può diventare anche, spesso è diventato uno strumento anche di selezione e in questo senso di disciplinamento anche di emarginazione, per esempio di minoranze, minoranze di vario genere. E domandavo se sono note al professor Hassel altre, se sono noti altri esempi di legittimazione religiosa, vuoi di operazioni in questo senso sensuali, o viceversa di opposizione, di critica, di resistenza a queste operazioni. Also, zuerst etwas zu dieser Stelle im zweiten Buch Samuel 24. Dort geht es ja darum, dass die Krieger, die Soldaten gezählt werden sollen. Und deswegen handelt es sich hier vielleicht um einen Aufruf zu einem heiligen Krieg. Und also ich gebe natürlich das wieder, was die theologischen Kommentatoren sagen, das ist nicht meine Forschung. Es handelt sich also vielleicht um eine Aufforderung zum heiligen Krieg, der als eine explosive Bewegung verstanden wird, wo nicht gezählt werden soll. Zweitens ist auch ein politisches Moment darin. Es ist ein Recht, das dem König nicht zusteht. Also es ist nicht nur ein religiöses Moment, sondern auch ein politisches Moment, was das Volk von Israel und Juda verweigert dem König dieses Recht der Zählung, weil die Zählung vielleicht eine Steuer bedeutet. Also es hat vielleicht sehr einfache politische Motive und religiöse Motive. Die Kommentatoren sagen, dass es andere Stellen im Alten Testament gibt, vor allem in der Genesis, in denen Volkszählung eben positiv beurteilt ist. Zum Beispiel habe ich hier notiert, viertes Buch Mose, nicht wahr, 1, oder zweites Buch, also Exodus 30, 12, wenn du die, ja, nicht wahr, also dort, nicht wahr, gibt es Stellen, wo die Volkszählung positiv gesehen ist. Also, ich will nicht zu viel Exegese Altes Testament machen. Interessant ist, wie das im 17. Jahrhundert verstanden wird. Offensichtlich gibt es Leute, die es als negatives Argument verwenden und es gibt andere, die das die war positiv. Und vielleicht mal so weit. Zum Ersten. Im Buch. Italienisch. Nel libro di Samuele 24 viene fatta espressa menzione solamente a un censimento di soldati. E viene intesa in un certo senso ad un appello ad una guerra santa. Che viene qui inteso come un movimento esplosivo, estendente. Esiste poi anche un secondo momento, un momento spiccatamente politico, cioè un diritto demandato al re di poter effettuare un censimento. E il popolo di Giuda rinnega al re questo diritto, probabilmente per motivi fiscali, un atteggiamento negativo contro la politica fiscale. Terzo punto, commentatori citano altre fonti, Genesi, Mosè, Esodo, in cui il censimento viene inteso in senso altamente positivo. La professoressa mi dice, non troppo esegesi, però guardiamo una cosa. Che cosa ne fu fatto nel secolo XVII di questo pensiero, cioè come venne capito, recepito e valorizzato? Anche non negativ und positiv kann man das benutzen, das Alte Testament. Man kann noch hinzufügen, dass ja immerhin der Zensus der im Lukas-Evangelium beschrieben wird, soll ich das ausdrücken, ein neuralgischer Punkt in der christlichen Geschichte ist. Übrigens für die Geschichte der Statistik interessant, wie das heißt, in der Septuaginta oder Vulgata heißt es Describeretur orbis totius, oder? Also jedenfalls, Describeretur, also Descriptio. Der Terminus ist Descriptio. Nicht Menschen zählen, sondern die Descriptio eines Imperiums. Nun, reformierte kalvinistische Autoren, aber vielleicht auch andere, stehen unter Umständen auf dem Standpunkt, die Welt ist von Gott geordnet. Auch die Zahl des Volkes ist gut, so wie sie ist. Wenn man nachzählt, kann man nur auf Positives kommen. Es kann nicht etwas Schlechtes sein, sondern man wird nur Gottes Wege genauer sehen. Und es ist sogar ein Imperativ, dass man sich mit dieser Zählung beschäftigt. Also das ist sicher bei den reformierten Autoren des 17. Jahrhunderts ein Motiv. Bei dem berühmten Süßmilch, der ja kein Reformierter, sondern ein Lutheraner ist, ein Geistlicher ist, ist das ganz evident. Es ist die Providentia, die Vorsehung Gottes, die nun die Zahl der Menschen so geordnet hat, dass sie immer mehr werden, dass sie sich vermehren können. Und so weiter, dass die Verluste ausgeglichen werden. Also da spielt das zweite Buch Samuel keine Rolle, es wird gar nicht diskutiert, zählen ist gut. Wie das katholisch ist, das weiß ich nicht, das müssen wir andere beantworten. Aber hier kommt es zweifellos zu diesem positiven Umschlag. Die negative Beurteilung, von der weiß ich nun nicht, ob es theologisch ein ernsthafter Irrtum ist oder ob es nur die Benutzung eines Bibelzitates ist, um ein anderes Motiv zu bedienen. Wenn man eben aus politischen Gründen gegen politischen Zentralismus und Statistik ist, dann sagt man, ja, zweites Buch Samuel, die Pestilenz wird über euch kommen und so weiter und so fort. Das weiß ich nicht, ich kann es nicht beurteilen, ob diese Theologen, die so sind, ob sie hier nur ein politisches Problem transportieren oder ob sie blockiert sind, nicht wahr, und einfach schlechte Interpreten vom Buch Samuel sind. Ich meine, das weiß ich ja, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Il nocciolo del problema nella discussione non si basava tanto sulla cristallizzazione del fatto si trattava cose di positivo oppure di negativo. La cosa si articolava in maniera più semplice, innanzitutto che può dare intervista sul problema allora acuto della definizione. La statistica allora andava intesa secondo il concetto di descrizione, quindi non computo ma descrizione. Secondo punto, autori della Riformazione, calvinisti o altri, partono dal presupposto che il mondo sia ordinato equamente da Dio. Quindi, da ciò si può aspettare solamente qualcosa di positivo e quindi è intesa come un imperativo procedere anche a un censimento. Se Smith, per esempio, parla della provvidenza, e la provvidenza in questo senso ha provveduto di per se stessa, in senso positivo, a tutti i movimenti demografici, tanti, molti, bestienze. Come la cosa si è articolata in campo cattolico, non è dato a sapere ancora, e circa la concezione negativa di questo fatto, non è dato nemmeno a sapere se si tratta in questo caso di un errore di interpretazione teologica oppure di un uso intenzionale negativo con precise motivazioni politiche. Vielleicht, wenn ich auch noch etwas dazu sagen darf, um nur das Problem über Anarchismus und das Problem Theologie zusammenzubringen. In dieser modernen Datenschutzhysterie, die Bürgerinitiativen, wie haben Sie gesagt, 60 Bürgerinitiativen, es ist eine deutsche Pressemeldung, von dpa ist es gewesen, ja, ich habe es auch gelesen. Ja, es ist ja wie viele solche Kollektiven, Hysterien, kann man sie projizieren auf ein Sektierermodell sozusagen. Auch wenn diese Leute heute keine theologischen Formulierungen gebrauchen, so ist natürlich diese Art von Antirationalismus kann ein quasi religiöses Motiv sein. Und so etwas kommt sicher im 16., 17., 18. Jahrhundert vor. Es ist ja sehr viele christliche Menschen sind auch antirational. Wahrscheinlich gibt es das auch unter Katholiken, nicht wahr? Aber es ist natürlich bei reformierten Sektierern kann es besonders evident sein. Also insofern ist dieses moderne Problem nicht so neu. Man könnte eher umgekehrt argumentieren und könnte sagen, merkwürdig ist eigentlich, dass die angelsächsischen Calvinisten sich so für Mathematik positiv interessiert haben. Das ist eigentlich das Merkwürdige. Das Normale ist, dass der Sektierer einen solchen Rationalismus ablehnt. Wenn man sammeln würde, könnte man sicher etwa unter russischen Sektierern oder unter amerikanischen Sektierern ausgezeichnete Beispiele finden. Und wir werden sie bekommen. Wir werden noch Menschen bekommen, die mit dem Hammer gegen den Computer gehen. bin ganz überzeugt davon, dass es das gibt. Die amerikanischen Jesuiten, Parker, Berry, haben es schon gemacht. Sehr, sehr. Man kann es deduzieren. Es ist ja nicht alles Christentum, beruht auf einer Versöhnung zwischen Ratio und Glauben, so wie das bei Thomas von Aquin der Fall ist. Ein Thomas von Aquin könnte in 10 Minuten erklären, was man zählen darf und was man nicht zählen darf, wäre gar kein Problem, er könnte das sofort sortieren. Ja, aber natürlich, 20% der Christenmenschen stehen auf diesem Niveau. Per arrotondare il quadro del problema fra anarchia e principio teologico, evoluzione teologica, queste iniziative popolari intese a boicottare in un certo senso, intese a presentare un atteggiamento polemico contro, a proposito dei problemi della protezione dei dati, possono essere intese come delle proiezioni del problema, senza supporti religiosi. Sono naturalmente forme di antirazionalismo, senza risvolti prettamente religiosi, e soprattutto possono essere riconoscibili in queste proiezioni degli atteggiamenti inequivocabilmente settari. Quindi il problema non è poi così nuovo, anche nel secolo XVII si procedeva a questo atteggiamento di ribellione, di mancato adattamento, però senza filosofare in maniera religiosa sul fatto. Singolare piuttosto il fatto come per esempio le culture anglosassone oggi si interessino talmente di scienze matematiche, quindi se sono sempre binari, uno polare, uno contro l'altro. Non c'era, una caricatura di Menschen, che mette mamma del computer schrift. E sì, forse in qualche pubblicazione settimanale di questi giorni, vivo in Germania, vedo ogni tanto la caricatura del momento che con martellone sfasciava un computer. Avete visto una cosa? Was werden wir in den Annalen publizieren? Nella parte da lei riservata alla disciplina del popolo e alla costruzione della statistica o del censimento come momento di disciplinamento, lei a un certo punto dedica un certo spazio alle questioni dei questionari di rilevamento del censimento. Ecco, poiché il questionario o la costruzione di questionari si lega molto probabilmente ad altri momenti di disciplinamento sociale, anche se questionari totalmente diversi da con logiche totalmente diverse da questionari statistici o di censimento, come può essere appunto un questionario di vescovo per una visita pastorale. Io le volevo chiedere, ecco, lei potrebbe ampliare un momentino, aggiungendo anche eventualmente per fare un quadro più ampio della introduzione, della questione, del dibattito, ecco, intorno a questi questionari statistici nell'età moderna, fino al 700. Questa era la scritta un di ampio di fra sono anche di discussione finisce di costruzione di abfassung di costruzione di questa Fragebögen und auch sie etwas zu sagen können, dieses Bild etwas ergänzen können. Also nicht nur das, was hier angeführt ist, oder ob es andere Momente geben, die diese Meinung widerspiegeln. Er meint Fragebogen im Allgemeinen. Im Allgemeinen, ja. Wie sieht denn Protokolle, wie sagt Visitenprotokolle. Visitenprotokolle. Bist du ein Bischöfe und so weiter? Ja, ja, ja. Wieder den Dunde bist. Ja. Also das Thema ist die Geschichte des Fragebogens. Das Questionnaire, sagt man Französisch, Questionnaire, Fragebogen. Ich glaube, es gibt zwei Typen, die man methodisch unterscheiden wird. Das eine ist eine Systematik, in dem alle Themen, die wichtig oder interessant sind, sozusagen disponiert sind in einem Schematismus. Und das andere, also das ist der Typus A, und der Typus B ist Fragen, nummerierte Fragen, die an Personen gestellt werden. Wie viele Menschen leben in deinem Haus? Wie alt bist du? Wie viel Geld hast du? Wie viel Vieh hast du? Das ist, muss man, glaube ich, unterscheiden. Auch in der Forschung muss man das unterscheiden. Zu dem Typus A, vielleicht erst einmal das. Diese zwei Typen unterscheiden sich. Capitolo storia del questionario. Il professor Lassen dice che si possono individuare due tipi differenziabili l'uno dall'altro dal punto di vista metodologico. Il primo tipo, il tipo A, è di carattere sistematico, descrittivo. Tutti i temi, tutti i motivi che vengono ritenuti interessanti vengono elencati secondo degli schematismi più o meno evidenti, riconoscibili o tradizionali. Il secondo tipo è un tipo più numerico e precisamente una serie di frasi presupponenti una risposta precisa, numerica esatta, vengono poste all'individuo: dove abiti, quanti figli hai, com'è il tuo bestiame, quante cose possiedi, eccetera. Il Typus A è nicht immer ein System im logischen Sinn, sondern es ist mehr ein Schematismus, ein Schema, um sich zu erinnern, was man modern eine Checkliste nennt. Man bezeichnet ein paar wichtige Punkte. Es gibt ein ganz kleines Urmodell dafür. Das ist Aristoteles Rhetorik 1.5 oder 1.4, das wird immer zitiert. Von Conring und überall, alle, die wir zitieren, dies. Und da steht einfach, stehen fünf Punkte, was ist interessant an einem Staat, Einfuhr, Ausfuhr, militärische Kraft zu Lande, militärische Kraft zur See, Verfassung. Also wenn ich über einen Staat spreche, muss ich an die fünf Punkte denken. Das ist einfach, damit ich nichts vergesse. Aber jetzt gibt es natürlich im 16., 17. Jahrhundert gibt es dann große Schematismen, die eben, sagen wir, was alles interessant ist. Im Typus B hat man in der alten Zeit nur wenige, verhältnismäßig wenige Fragen, die man direkt stellt, weil man selten mit sehr selten eine große Enquete machen kann. Im Allgemeinen spricht man nach Typus A, spricht man mit Experten, mit Gewährs, auch was wir heute ein Experteninterview nennen. Man macht nicht eine Und ich war Befragung von vielen Leuten, sondern ein Mann geht zu einem Provinzgouverneur oder Provinzintendanten, wie das die Franzosen gemacht haben, und legt ihm den Schematismus vor und sagt, das und das und das wollen wir wissen. Dann fängt er an, irgendetwas zu erzählen. Also diese beiden Sachen würde ich unterscheiden. Ich weiß nicht, glauben Sie, dass das ungefähr die Antwort ist auf das, was er wollte? Traduciamo dunque, partendo da questa differenziazione fra tipo sistematico e tipo numerico, il tipo sistematico è il modello più diffuso e non si tratta in questo caso di un sistema nel senso logico, bensì di uno schema atto a richiamare l'attenzione su qualcosa, un modello mnemonico, una lista da depennare. E in questo caso esistono anche dei modelli tradizionali, sempre citato Aristotele, i famosi 5 punti, cos'è interessante in uno Stato, import, export, militaria, costituzione. Praticamente una lista da riempire, da ricordarsi. Nel secolo XVII poi questi schematismi furono perfezionati, ingranditi, resi più sofisticati, corrispondenti anche ai bisogni dell'epoca. Il modello numerico era meno diffuso, anche perché venivano poste meno frasi, cioè relativamente poche frasi poste direttamente. Non si conoscevano ancora chiari criteri con cui procedere ad un'inchiesta, cioè ad un'inchiesta individuale vera e propria. Pertanto il modello A, il modello sistematico, era più diffuso. Saliva questo schematismo, ci si recava dal cosiddetto intendente di provincia, gli si diceva come vedi questo problema, quali sono le risposte in questo campo. Quindi non ad persona, ma già dall'autorità in base che già di per sé procedeva a un primo computo, una prima decisione, una prima osservazione. Sì, ecco, volevo chiedere, professore, fino a che punto lo Stato moderno riesce a imporre questi modelli di controllo sociale e di disciplina sociale. E chiedo questa cosa perché ho l'impressione che per rispondere sia necessario andare al di là del piano della storia delle idee e cercare di confrontarlo con quello delle realizzazioni pratiche all'interno delle singole formazioni statali e all'interno della dinamica sociale e politico-costituzionale. Penso in particolare a due casi, a quello che è stato illustrato in maniera molto egregia soprattutto da storici e antropologi britannici, che è quello dell'industrializzazione. C'è un saggio fondamentale di Thompson che riguarda la percezione del tempo e la disciplina del lavoro e che tende a esplorare delle dinamiche, per così dire, antropologiche del problema del controllo sociale. Un altro caso che vorrei tenere presente è quello dello sviluppo politico costituzionale anglosassone nel corso del 600 e del 700. È una situazione in cui dinamiche di disciplina e disciplinamento sociale credo ci siano e siano molto forti, ma all'interno del quale sorge anche la tolleranza moderna, la libertà di coscienza, i prodromi di quello che è il liberalismo così come lo intendiamo noi. Ecco, quindi, come il professore giustamente accennava all'inizio della relazione, la dinamica del disciplinamento sociale è una delle molte tendenze che operano all'interno della storia europea dell'età moderna. E volevo sapere fino a che punto questa dinamica prevale tra le altre. Christian, vielleicht, ja. Es gibt erste Frage, aber wieso eine Wissenschaft ist da? Ist es nicht möglich, diese Konzeption aufzudrängen? Und hierzu meint, dass die Antwort vielleicht in einem Bereich zu finden ist, der sich jenseits der Gegengeschichte befindet. Und zwei Situationen zitieren, die angelsächsische Untersuchung unter uns über die Industrialisierung, die Rezeption der Zeit des Arbeiters und die Arbeitsdisziplinierung. und da versucht man auch gewisse anthropologische Dynamiken abzunehmen. Und zweitens eben, weil es eine langgesetzliche Welt, dass im 16. und 17. gewisse anthropologische, gewisse Dynamiken, Stadiendynamiken feststellbar sind, denen aber auch der Begriff der Toleranz entgegenarbeitet. Und sie weiter, also diese konkomitante Gegenspiel von Kräften, Polarisierung von Kräften zugleich, die im heutigen Stand erblickbar sind. Auf welche Zeit bezieht sich die Untersuchung von Thompson? Auf alla fine del Settecento. Ende des Però, diciamo, l'arco cronologico complessivo in quel saggio parte dagli inizi del 1700, poiché lì sono i prodromi dell'industrializzazione in Inghilterra. Il centro focale è sulla fine del secolo. Also es ist sicher richtig, dass die politische Toleranz im Sinn von Whiggismus und so weiter sich ja erst im späten 17. Jahrhundert durchsetzt in England, was vorher also eher ein intolerantes Milieu ist, miteinander bekämpfen. Diese ich möchte mal auf Ihre Frage, ist eigentlich mehr eine Bemerkung als eine Frage, man möchte mal mit einer ganz allgemeinen Phrase oder Frage antworten. Mir kommt vor, dass das ganze Toleranzproblem zum Kern der Reformation gehört. Es steht eher eigentlich am Anfang der Reformation, weil Leute wie Erasmus und so weiter sind selber sehr tolerant. Wobei man immer auch diskutieren muss, tolerant in welchen Punkten. Und dann gibt es eben Rückschläge. Es gibt also die Fanatiker, Cromwell und so weiter. Für Deutschland, was ich besser kenne, über mehrere Generationen weg sogenannte Religionsgespräche. Also ist der ständige politische Versuch, konfessionelle Probleme zu bremsen. Heute gehen alle Historiker an die Bibliothek in Wolfenbüttel, nicht wahr? Was ist Wolfenbüttel? Ist die Bibliothek eines kleinen deutschen Fürsten, der Herr einer Landeskirche ist und sieht, dass die Theologen ständig streiten. Er kauft Bücher, um sich zu informieren, worüber man denn streitet. Ein ganzes Haus voll Bücher. Zweitens, immer protegiert er und protegieren andere Fürsten Religionsgespräche. Meistens ohne Erfolg. Diese Theologen des 16. 17. Jahrhunderts sind entsetzlich. Ganz entsetzlich. Wollen keinen Fuß breit geben, sie nach. Und weil diese Theologen so entsetzlich streiten, entsteht die moderne Wissenschaft. Das sind die Publizisten, Francis Bacon und so weiter und so weiter. Über alle Leute, die wir lesen, die zu unserem Metier gehören. Die entstehen daraus. Also mit diesem Blödsinn kann man nicht diskutieren, das ist nicht mehr möglich. Ja, man kann nicht mehr konfessionell diskutieren, das ist nicht möglich. Sogar, ich würde sagen, sogar ein Blaise Pascal hat etwas davon, dass er sagt, so wie diese, wie solche Jesuiten hier diskutieren, das ist unmöglich. Darauf kann man als normaler Mensch überhaupt nicht reagieren. Das ist nicht mehr möglich. Also, und diese neue Form des, ich will es nicht tolerant nennen, aber des Antikonfessionellen, ist das Politische. Nicht wahr? Und so sehe ich das etwas. Aber meine Frage möchte ich immer noch stellen. Warum ist das Toleranzproblem etwas Spezifisches seit der Reformation? Oder ist das im Mittelalter auch schon vorhanden? Ich glaube nicht. Weil es ist offenbar, das Toleranzproblem tritt seit dem 16. Jahrhundert auf. Ich lasse mich gern vom Gegenteil belehren. Ich will jetzt einmal aufhören, wenn ich später noch was anderes sage. È esatto affermare che la tolleranza politica si sia manifestata in maniera diffusa proprio nel tardo di secolo XVII, specialmente in Inghilterra. Il professor Lassen intende dare a tutto questo insieme di domande una risposta presentando una specie di controrisposta generale. Il problema della tolleranza ha costituito dall'inizio il nucleo centrale del pensiero riformistico. Erasmo, per esempio, ebbe a trattare il problema della tolleranza segnando i punti di dove, di come, in quali situazioni. A questa introduzione dell'intolleranza ci furono naturalmente delle contrapposizioni di carattere segnatamente fanatico, si pensa a Cromwell per esempio. Per ciò che riguarda l'Inghilterra, cioè la Germania, il campo che il professor Lassen conosce meglio, ebbe a riscontrare che ci furono delle generazioni di teologi che condussero dei colloqui religiosi atti appunto a non lasciare prendere sopravvento alle questioni religiose. Cioè ambedue le posizioni, da una parte e dall'altra, tendevano a ridimensionare, a tenere sotto controllo il problema religioso. Ma proprio più, per esempio, esiste una abitudine che è piuttosto conosciuta. Il sovrano da allora, anche il capo religioso della Chiesa, vedeva che tutti i teologi procedevano delle attività interminabili. Che cosa aveva fatto? Costruì una biblioteca per vedere dove consistevano questi problemi teologici. Questo da un canto. Da parte di un disputo teologo, d'altro canto, subentrò la famosa intransigenza che nessuno era disposto a cedere a uno spagno, cioè un palmo, e proprio da questa intransigenza, da queste frasi reciproche, perché per come ragione sì e no, nacque la nostra scienza. Quindi la risposta non è tanto da fare, cioè da vedere questo fatto, non si tratta appunto di una forma non tollerante, si tratta appunto di una cosa aconfessionale e pertanto potrebbe definire di una politica. Infatti la questione è anche da ritrovarsi nella domanda che il professor Lassen deve pure avere a tutti noi, perché appunto il problema della tolleranza venne talmente in auge nel secolo XVI. Se facciamo riferimento allo stato contemporaneo, alle due caratterizzazioni diverse dello stato contemporaneo, l'impostazione dello stato in costruzione liberalistica e imperialistica e lo stato in costruzione socialista, socialismo reale. Possiamo dire socialismo reale e socialismo reale. Possiamo dire che da una parte l'impostazione della statistica del censimento, cioè del socialismo al capitalismo naturo, nello stato capitalismo naturo, nello stato liberalistico. Possiamo dire che il censimento e la statistica ha in taluni momenti una funzione e una finalità sostanzialmente sociologica. Sì. E molto meno di carattere strettamente economico o canonicistico. Dall'altra parte, nei paesi del socialismo reale, il censimento, la statistica, ha una funzione strettamente economica. È uno strumento per la programmazione, per non tanto il disciplinamento sociale, quanto il disciplinamento economico, quanto la pianificazione, e ha una funzione di incanalamento della professionalità, secondo schemi e principi ben definiti e ferrei. Se vogliamo mettere in relazione questi due sbocchi del principio del censimento con il principio del censimento dello Stato moderno attuale, no, se vogliamo mettere in relazione questi due sbocchi nello stato attuale, da una parte lo Stato capitalista, dall'altra parte lo Stato socialista, con il principio, vogliamo mettere in relazione con il principio del censimento dello Stato moderno, fino a che punto possiamo dire che, per esempio, il calvinismo, la matrice del calvinismo, ha contribuito alla finalità economicistica, strettamente economicistica? Sì. Dopo finita questa risposta, direi andiamo a pranzo e riprendiamo le 2:30 dopo, in pausa di interesse. È scritto in via roster, in via funzione della statistica, in by the exercise form di moderne stato western brasile, und eine gesetzliche Form ist bastante die liberalistische, individualistische, libertäre Form, also wir haben Lande hier, unter anderem der Realsozialismus. Und sie meinte, dass gerade im liberalistischen Staat die Statistik hat eher eine soziologische Funktion und weniger eine ökonomische Funktion. Hingegen im realsozialistischen Staat hat die Statistik eher eine ökonomische Funktion, weil da eben die Statistik zur Planung gehört, zur Planifizierung der Presse und auch zur Adressierung der Beruflichkeiten. Und es müsste sich fragen, inwieweit die kalvinistische Matrize diese ökonomische, diese ökonomische Funktion oder gerichtet an der Statistik Unterstützung getragen hat. Also inwieweit diese rein ökonomische Konfunktionalisierung oder Funktionalisierung der Statistik auf eine kalvinistische Matrize beruht. Ich meine, diese kalvinistische Matrize passt natürlich zu dem sozialistischen System, aber ich glaube nicht, dass das sozialistische System, wie man es zum Beispiel in Sowjetrussland hat oder auch partiell in Mitteleuropa hat, dass es irgendwie, ich glaube nicht, dass es von diesen Traditionen sehr stark beeinflusst ist. Ich weiß zu wenig zum Beispiel über russische Statistik. Allerdings ist ja etwas interessant. Lenin hat ja einmal versucht, ein wissenschaftliches Buch zu schreiben, das weitgehend ein statistisches Buch über den Markt in Russland ist, also vor 1914. Es ist ein ideologisches Buch, aber es hat wissenschaftliche Züge, Methoden. Und da ist sehr viel statistische Momente. Man müsste das überprüfen, ob hier eine Wurzel des realen Sozialismus, hat sie gesagt, in die alte russische Verwaltung und Problematik geht. Es gibt eine dicke, dreibändige russische Geschichte der Statistik. Ich kann nicht russisch lesen, ich habe mir nur so ein bisschen gesagt. Also die Russen sind nicht so antistatistisch gewesen, wie man glaubt. Ja. Also es ist schon klar, dass die überamtliche Statistik, wie sie sich im 19. Jahrhundert ausgebildet hat, einfach benutzt worden ist als eine technische Tradition von den modernen sozialistischen Staaten. In der DDR ist das natürlich, in Ostdeutschland ist das natürlich ganz evident. Die haben einfach die alte Statistik, die geben auch dasselbe statistische Jahrbuch heraus wie früher, aber benutzt es natürlich für die Planung. Es ist ja klar, man kann keine Planung machen ohne Statistik. Das ist nicht möglich. Während eben der Westen scheint eher, ja, Sie sagen, sie hat einen soziologischen Sinn, also einen soziologischen Sinn im Westen, also eine also die Statistik wird hier mehr politisch aktualisiert, indem man versucht, politische Argumente, politische Reflexion durch statistische Daten zu unterstützen. Aber trotzdem darf man nicht unterschätzen, dass die ganze ökonomische Politik auch im Westen vollkommen auf der Statistik beruht, also zu 100%. Nicht? Ich meine, es ist, ich finde es schon richtig, was Sie sagen, aber nur irgendwie cum grano salis. Ich meine die Benutzung. Ja. Die verschiedenen Benutzungen. Ja, verschiedene Benutzungen. Wie das sind. So, la matrice comunista, intesa tra virgolette, rientra, si adegua naturalmente al sistema del socialismo reale. Però il professoressa non realizza dei rapporti diretti. E è per menzionare il fatto che Lenin compose un'opera scientifica naturalmente di carattere prevalentemente ideologico, che però presenta alcuni punti in cui sono riscontrabili dei pensieri o delle analisi prettamente statistiche. Ora, c'è da porsi la domanda e vedere in quali termini, in quale forma queste considerazioni calvinistiche, tra virgolette, erano già state riprese o meglio recepite dalla vecchia amministrazione pre-rivoluzionaria, lazarista ancora, e quanto di questo fu poi ripreso dallo Stato socialista reale, naturalmente con le intenzioni economiche atte a garantire la pianificazione, eccetera. Ed è vero pure che l'Occidente tende a conferire alla parte occidentale nostra, a conferire alla statistica un carattere più che altro sociologico, non solo questo, ma tende anche a vederla in un certo senso politicamente attualizzata, integrandola alla discussione politica attuale. Quindi più semplice lei, però tutto è da vedersi con grano sale, cioè da dove viene questo posto, cioè non fare trasposizioni completamente dirette, che prese una pianta e allontana. Va bene, allora noi adesso andiamo a pranzo, abbiamo l'automobile sufficiente per andare tutti in automobile qui vicino sopra la solita trattoria, osteria direi, più che trattoria. Poi torniamo qui e vediamo, credo che per le 4 finiamo in modo tale che per le 5 chi deve partire con i treni per il sud specialmente, io non so, verso il nord. Io vado adesso. Prima di adesso abbiamo un'altra rete in ogni caso, un'ora, un'ora e mezza, insomma, ecco se vediamo. E poi alle 4 e un quarto così. Ecco, scendiamo in città, così chi deve prendere il treno delle 5 è a posto, insomma, ecco. E pure possiamo anche finire prima, se si crede di finire prima. Il professor Ressam chiede se c'è qualche altra domanda, e, no? Perché no, qualche frage, no? Yeah, per continuare la discussione di stamattina, se no poi lui farebbe qualche escurso su punti specifici. Professor Preto, magari adesso il professor Preto. Professor Preto, funziona. Esatto, io mezzo una domanda, mezzo una domanda, riflessione che facevo. Parlare della statistica come inizio o anche come modo di un nuovo disciplinamento sociale, devo pensare che questo aspetto si accentua dopo la cosiddetta prima età moderna, quella che io chiamerei la seconda età moderna, e penso cioè alle grandi innovazioni dell'età napoleonica, e ciò che hanno significato le statistiche nel momento della costruzione del nuovo Stato. L'istituto delle anagrafi, che serve non solo a togliere al potere religioso il controllo su vari aspetti della vita sociale, ma anche ad evidenti motivi di disciplinamento sociale, la costruzione delle liste di leva, costruzione delle liste fiscali, ma soprattutto a cosa ha significato, hanno significato i grandi censimenti napoleonici in rapporto alle nuove classi che sono emerse. Il censimento agricolo dell'Italia, la grande inchiesta agraria di Filippo Re, che serve allo stesso tempo per conoscere i nuovi proprietari e anche per indicare le modalità di intervento del governo napoleonico. Ma penso soprattutto alle zone dove il nuovo Stato, post-rivoluzione francese, ha significato un'innovazione più drammatica. Diciamo l'esempio italiano, il Regno del Sud. E ancora oggi chi si occupa di storia regionale sa che la statistica del Regno di Gioacchino Mirà è una delle fonti privilegiate per la storia del Regno di Napoli. E guarda caso che è stata fatta nel momento in cui l'eversione della feudalità doveva essere anche quantificata, cioè si voleva sapere esattamente dove, come, quando gli ex baroni possedevano la terra, quanta di questa era doniale, quanta stava per diventare demaniale o ritornava sotto forma privata agli ex baroni. E credo poi che questo ci deve far pensare che in tutti i momenti di mutamento delle basi sociali di un regime c'è l'esigenza di una statistica conoscitiva. In Italia lo stesso fenomeno si riproduce dopo l'unità. L'inchiesta agraria, le grandi inchieste sanitarie che preparano la riforma sanitaria di Crispi, le inchieste commerciali e così via. E certo che c'è alle spalle anche un'esigenza di disciplinamento sociale, ma io credo però che prevalga, perlomeno nel caso dell'età napoleonica, proprio anche una forte esigenza conoscitiva. Cioè, io posso fare l'esperienza per alcune regioni, la Dalmatia, ad esempio, dove i nuovi funzionari napoleonici volevano sapere ciò che non si sapeva. Cioè, non si sapeva esattamente quant'era la popolazione, quante città avevano o non avevano beni, quanti erano i monasteri. Prima di soffrire dei monasteri ci sono le inchieste per conoscere il numero, nell'estensione fondiaria, i beni dei monasteri. Forse l'aspetto di disciplinamento io lo coglierei di più nelle successive inchieste, quelle post-unitarie, dove c'è anche l'esigenza di un maggior controllo sui centri subalterni, per scorrere l'inchiesta agraria di Iacini, dove si vede che c'era questo problema di controllare i primi moti agrari che cominciavano ad emergere. Ecco, non so se questo si possa estendere a tutta l'Europa, ma certamente nelle zone d'Europa dove il governo economico è stato più efficace c'è questo aspetto. Forse anche in Russia, l'esperienza particolare che è la Russia. Es geht um die Festivierung der Verschiedenheit der Auffassung des Prinzips der Statistik. Der Begriff der Statistik in einer bestimmten Auslegung taucht in der zweiten Phase der modernen Zeit, sprich die napoleonische Epoche. Und zwar da finde ich große Erregung statt und die auch dazu gedacht waren, gewisse Modalität der Intervention erkennen zu lassen. Und er spricht immer von dieser französischen Erneuerung, die in bestimmten Ländern, die sowas gar nicht gewohnt hat, einen dramatischen Effekt gehabt haben. Mhm. Man weiß immer noch heute auf die Erhebung, die in Neapel von Murat ist, obwohl nicht machen, eine Quelle für heute zuständig ist. Und gerade dort, wo die Umschließung des feudalen Besitzverhältnisses zugunsten einer neuen Besitzverhältnisse, musste man wissen, wie die Quantifizierung des Besitzverhältnisses ausgesehen hat. Deswegen, das Ganze sprach nicht mehr diese soziale Disziplinierung zu vorstellen, sondern eher ein kognitives Bedürfnis, wie auch für damals der Regierung. Der Regierung, ja. Wiederum gibt es wieder eine Geschichte in der Zeit nach 1861, nach der Bundesanerkennung in Italien, da gibt es wiederum die statistische Erhebungen, wiederum in disziplinierenden Sinne, um eben vielleicht die unteren Schichten zu besser zu kontrollieren, die erste Bewegung in die Welt zu bringen und so weiter. Zunächst erpassen, dann fair werden. Ja, ich meine, ob es was für uns ein größeres Anfangsteil ist, also diese ja. Polarisierung zu einer passiert oder so. Ich möchte nicht behaupten, dass Statistik primär, in der primären Motivation der Sozialdisziplinierung dient. Ich meine nur, dass sie sehr oft gleichzeitig oder sekundär auch diesen Effekt hat. Obwohl es bestimmt einzelne Fälle gibt, wie zum Beispiel klerikale Statistik, wie ich es von Herrn Brody gestern erfahren habe, bei sogenannten Visitationen. Da ist sicher Sozialdisziplinierung ein explizites Motiv. In Preußen ist das nicht so explizit. Aber nun, napoleonische Zeit. Ich weiß ein bisschen zu wenig von napoleonischer Statistik, aber so einige Dinge möchte ich sagen dazu. Ein Bild. Napoleon fährt in seiner Kutsche furchtbar schnell durch die Welt, über die Chaussee. Und vor sich hat er über Tagesinformationen. Also was man in der alten Statistik Korrespondenz nennt. Militärische, diplomatische, politische. Und die liest er und schneidet es mit einer Schere durch und wirft es aus dem Fenster heraus. Warum? Er kann in seiner Kutsche gar nicht so viele Informationen thesaurieren. Er will sie auch nicht thesaurieren. Das sind Informationen für ihn, für den Moment. In einer Woche uninteressant. Zitat von Napoleon: Was muss ein General? Drei, vier verschiedene Eigenschaften für einen großen General. Und eine Eigenschaft ist, dass er immer abends, bevor er ins Bett geht, sich informiert, wo seine Armee verteilt ist in Europa oder in seinem Land. Wenn er nachts aufgeweckt wird und ein Problem entsteht, muss er im Kopf wissen, wo die Armee steht. Also das ist diese Art momentaner Zustand, aber aktueller Status. Das ist natürlich, sieht man bei Napoleon, ganz unglaublich. Nicht wahr? Also diese Art von, also auch ein merkwürdiger Zeitbegriff, der da dahinter steht. Zweitens ist doch bei Napoleon, ich kenne leider nicht das von Murat in Neapel, aber Napoleon hat ja sehr befördert die Deskription von Ägypten. Das sieht ja aus. Eine solche Bibliothek. Und das ist nun eine Landesdeskription im klassischen Sinn des Wortes. Viel besser als alles, was ein Conring oder so geschrieben hat. Das sind glänzende, die waren gelehrte, historisch, geografisch, naturwissenschaftlich, alles wird da gemacht. Pyramiden gemessen und so weiter. Rechtsgeschichte, ich weiß nicht, was alles. das hat er also sehr wichtig gefunden in einem neuen Land. Ich war Esel und Gelehrte in die Mitte, hat er gesagt, wenn also die Araber sie angegriffen haben. Die Gelehrten waren da, um Deskription von Ägypten, Deskription des Orients zu machen. Also man sieht, über Statistik und Deskription als Basis für militärische und für politische Aktionen in verschiedenen Formen. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und noch ein Schlusspunkt zu Ihrem Schluss, noch zu einer Bemerkung, die Sie machen, dass Sie sagen, die Veränderung des feudalen Systems zu einem soi-disant republikanischen System, das ist wiederum der klassische Fall der Statistik, das ist genau das Irland-Problem, weil die alte Feudalität wird beseitigt, es kommt eine neue Feudalität, also muss alles neu registriert werden, und so ist nicht nur in Neapel, sondern auch in Deutschland hat die napoleonische Zeit sehr viel für diese statistischen Büros gemacht. Ich glaube, wenn es noch keine Arbeit gibt über Napoleon und Statistik, dann wäre es eine, es ist keine Dissertation, es ist eine Habilitationsarbeit, aber wo man Unglaubliches machen könnte. Ich bin ganz überzeugt davon, dass es noch genügend Reste von diesem Material gibt. Und es gibt kaum jemanden, der so verstanden hat, das Problem der Statistik und es so, ich wiederhole es nochmal, es so dynamisiert hat, nicht wahr, mit diesem, ich war Statistik für den Moment. Es gibt, so wir haben oft gelacht, dass ein Kollege von uns hat erzählt, dass es einen Mann gegeben hat, der in Ungarn in den 20er Jahren eine statistische Tageszeitung herausgegeben hat, Statistik, jeden Tag Statistik. Aber Napoleon hat es genauso gesehen, in vollem Ernst. Er hat sich nur im Moment interessiert. Ist ein Bonapartist. Ja. Ah. Ja, freilich, natürlich. Ja, das sind, der Gioia ist 1820, 30. Ja. Professor Lassen non vuole affermare che il concetto di statistica voglia espletare una funzione primaria di disciplinamento sociale, sebbene questo o quell'aspetto abbia talvolta rivestito un carattere particolare. In Prussia era perlomeno così. Venendo a parlare della statistica di Napoleone, ha voluto portare un aneddoto, e precisamente Napoleone che attraversava una chaussée, una strada qualsiasi, velocemente in carrozza, e leggeva, avendosi delle informazioni quotidiane, le leggeva, le tagliuzzava e le gettava dal finestrino. Cioè erano informazioni di carattere prettamente immediato, di carattere attuale, da non tesaurizzarsi. E Napoleone ebbe anche a denunciare quali erano le caratteristiche di un buon generale, un buon condottiero, era quella la sera prima di coriscarsi, il buon condottiero deve sapere dov'è e com'è disposta la truppa, quella sera. Nel caso venisse svegliato nella notte deve sapere di come si tratta. Quindi praticamente una concezione, diciamo, nuova del tempo e della fruizione dell'informazione in una precisa entità temporale. E singolare altresì la famosa descrizione che Napoleone fece fare poi sull'Egitto. Mi mandò degli studiosi, delle truppe a protezione, e descrissero il paese in maniera molto minuziosa. E anche lì, in questi diversi casi, deve riscontrare praticamente un atteggiamento, una specie di legge basante, portando il concetto di statistica. Per esempio, la mutazione del sistema feudale in un altro sistema. E questo qui è il problema classico della statistica. Di per sé si pensa all'Irlanda quando da un vecchio sistema feudale si può passare a un nuovo sistema feudale. Poi a dire ancora che il materiale a proposito della statistica di Napoleone è immenso, che potrebbe essere ancora essere oggetto di molti profondi studi, e appunto il rapporto a questa precisa relazione fra informazione, hic nunc, attuale nel momento. E devo citare un francese che negli anni 20 ebbe a mettere in circolazione un giornale di statistica che usciva ogni giorno. Io vorrei dire una cosa che riguarda più concreto sulla statistica napoleonica, cioè è vero che si tratta di un corpo di conoscenze fondamentali, no? Però è tanto vero che le statistiche napoleoniche sono raramente attendibili, ma ci sono lettere di viceprefetti in Toscana veramente ne interessavano fondamentalmente, insomma, cioè è per me interessante come spieghi una mentalità, no? Sì, sì, quello è. E a me ti è successo di anchetta di Natale Fulton, un'orazione che fa questo molto invidio, questo è prefetto della Toscana, oft etwas was fantastisch war. Yeah. Sagen wir so. Und da kann man, die kann man nicht als statistische Daten benutzen, yeah, für mehr Fundamentalität, eine interne Relation. Ja. Aber das ist sehr oft das Problem der Statistiken, auch im Barock. Also der berühmte État de la France, 1720 und ist glaube ich 1695 oder so sind die Umfragen. Da ist auch so, die Intendanten haben eben geschrieben, nicht? Und der gute Boulainvilliers hat gar nicht gewusst, wie er daraus ein Buch machen soll. Also anscheinend war das ein großes Problem einer nicht formalisierten Enquete, dass man von Präfekten in der Provinz wo unqualifizierbare Antworten bekommt. Si parlava appunto in questo caso di una forma di inchieste non sottoposta a una formalizzazione rigida. Il problema molto importante è quello a pagina 14 della traduzione sul comportamento sociale, ecco, proprio per la discussione e le ricerche che sono state fatte negli ultimi anni sulla marginalità e sull'esclusione, insomma, queste frasi. Così un comportamento sociale può apparire anormale o perverso, non è più un cattivo in modo naturale, ecco. Ja, ich muss hier das da. Ich suche den deutschen Text. Ja, hier ist es umgekehrt. Das ist ja alles falsch erscheint. Nicht da, aber natürlich. Cioè, il disciplinamento sociale produce questa appunto uniformità di comportamento e porta alla concezione di un uomo non più naturale, quindi diciamo non catalogabile, ecco. Ma gli uomini diventano catalogabili e quindi questo pone dei problemi alla marginalità, insomma, ecco, di marginalità, di marginalizzazione. Cioè mi sembra molto interessante vedere tutti gli studi della storiografia di questi ultimi anni sul problema del ricovero, malattie mentali, prigione, Foucault e compagnia, da quest'altro punto di vista, insomma, ecco, del disciplinamento sociale. Er hat die durch diese Erfassungsmöglichkeiten kriegt man eher die Marginalität in den Griff. Die kommen wieder Tür ins Haus, haben wir so. Yeah. Weil sie dadurch, dass sie überschauen, yeah, auch das Problem zu besser schauen. Yeah. Das ist etwas, was ich vorhin mit der Rente dazu gemacht habe. Ja, es ist Punkt 1. Ich habe schon während des Vortrages gesagt, diese Idee des 18. Jahrhunderts, der Mensch ist gut, man zitiert das oft über Rousseau und so weiter, das finde ich nicht so gut, bei Rousseau ist es vielleicht etwas enthusiastisch, So, aber auch bei Rousseau ist ja interessant in der Hintergrund vielleicht. Aber ich will das einmal weglassen. Bei Ferguson und der schottische Philosophie, schottische Sozialphilosophie, ist ganz evident, dass hier eine Diskussion stattfindet, eine alte Diskussion zwischen Stoizismus und Epikureismus. Adam Smith ist ein bisschen mehr auf der epikureischen Seite und Ferguson hat neostoizistische. Und das sind die typischen Annahmen, dass der Mensch von Natur aus sozial ist. Das finde ich also ganz entscheidend, dass ich fand immer so interessant einen populären Neustoiker, Charon, der Franzose, also Charon, ja. CH, der so Montaigne und so weiter etwas popularisiert hat. Lipsius auch, weil die war popularisiert hat. Und da kommt es ganz stark heraus, diese neustoische Komponente, die dann irgendwie von den Engländern so in einer neuen naturalistischen Form formuliert. Und dadurch wird alles Kranke, Böse, Absonderliche, wird irgendwie marginal gemacht. Es wird eigentlich gar nicht ernst genommen. Ein anständiger Mensch ist gut. Das sagen diese Schotten. Also ich persönlich halte, ich bin ein großer Liebhaber der Stoa, aber irgendwo weiß ich auch, dass es philosophisch irgendwo falsch ist. Und wahrscheinlich mit der christlichen Lehre sehr schwer zu vereinigen. Also gut, das ist das eigentlich, war der eine Punkt. Aber nun finde ich sehr gut diesen Gedanken, wenn Sie sagen, dass nun, also Punkt 2 komme ich jetzt, dass die Statistik nun die negativen Fälle, die marginalen Fälle, logischerweise in Blick, in das Blickfeld bringt, würde man deutsch sagen, in das Blickfeld bringt. Die, soweit man sie überhaupt registriert. Da käme man jetzt auf einen wichtigen Punkt, den ich nicht berührt habe in dem Manuskript. Das Stichwort Moralstatistik. Moralstatistik. Das ist ja ein Stichwort von einem deutschen Forscher namens Oettingen. Oder Oettinger, ich glaube Oettingen heißt er. Und die war Oettingen, der von der Universität Dorpat, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Dorpat, also Baltikum, wo damals sehr, sehr viele Statistiker waren. Das ist auch, glaube ich, ein interessantes Phänomen, dass man sich dort für Statistik so interessiert hat. Nun, da sieht man die Fortsetzung von dieser alten Vorstellungen von Süßmilch und so weiter. Es gibt wohl negative Sachen. Selbstmord. Für Selbstmord interessieren sich alle. Für Suizid interessieren sich alle Statistiker. Ketele und so weiter und so fort. Also was ist Selbstmord? Wieso ist Selbstmord? Aber das Problem ist dahinter, dass einzelne negative Dinge die Harmonie des Gesamtsystems nicht berühren. Nicht? Es wird wohl das Marginale, das Negative, wird wohl studiert und registriert, aber immer mit dem Gedanken, dass letztlich die Moralstatistik positiv ist. Es ist Es greifen dann marxistische Kritiker heute diese alte Statistik an, gerade über Oettinger ist eine deutsche Arbeit erschienen aus der Adorno-Schule, aus der Frankfurter Schule, und sie sagt, typische marxistische Argument dagegen, ja, der war diskutiert wohl die Moral, aber er will nicht die Verhältnisse ändern. Er will gar nichts ändern, er will nur beweisen, dass letztlich alles doch harmonisch ist. Also so, glaube ich, bleibt eigentlich die ältere Statistik noch im 19. Jahrhundert, kommt eigentlich nicht dazu, nun die marginalen und negativen Kenntnisse, also sagen wir zum Beispiel revolutionär oder so, umzusetzen. Also das ist eine sehr, sehr, sehr merkwürdiger Punkt, der, glaube ich, nicht, die war nicht genügend dargestellt. Ja, ich will mich hier mal aufhören, ich will nachher noch was sagen dazu, sonst ist es zu lange. Und nel secolo XIX era in voga la concezione, l'idea che l'uomo è buono. L'uomo è buono. Non avevo scelto. Mi scusi. Un concetto sostenuto da Rousseau nella sua maniera di fare, da altri teorici del secolo XVIII. E questa discussione è stata condotta anche da Ferguson e dai filosofi sociali scozzesi. In questo caso è riscontrabile come la discussione si articoli fra stoicismo, atteggiamento stoicista, e epicureismo. E i risultati di tale discussione sono i seguenti, che l'idea, l'uomo è un essere sociale e pertanto anche sociabile. Il passo conseguente? E questo è riscontrabile anche non solo nella filosofia morale scozzese, ma anche in certe scozzesi teorie condotte da Sharon, che sarebbe il divulgatore di Montaigne, colui che ebbe la discussione con Castiglione, quotidiano della recessione francese, che non era d'accordo con quello, e un atteggiamento stoicista appunto, nel quale l'aspetto negativo viene posto sempre al margine. Ed è vero ciò che abbia ad osservare il professor Prodi, che la statistica, questo nuovo concetto di statistica, evidenzia le situazioni marginali, le mette in campo. E tale pensiero va a ricollegarsi, con un concetto non nominato intenzionalmente nella relazione, il concetto, espressione tedesca, di morale statistica, potremmo chiamarla statistica morale, una teoria condotta dal docente universitario di nome Oettingen, che aveva una cattedra a Dorpa sul Baltico a metà del secolo XIX, in cui vi si realizza la continuazione del pensiero di Sisyphus. Per esempio, si prende ad analizzare il fenomeno del suicidio. Cos'era il suicidio? Si pensa anche che lì facendo così. Però il suicidio nella sua brevità non andava mai a pregiudicare l'armonia del sistema sociale. Quindi la statistica morale fu sempre intesa in senso positivo. E ciò è riscontrabile anche oggi nella scuola sociologica di estrazione marxista, se pensa alla scuola di Francoforte, alla scuola di Adorno, in cui la morale viene messa sì in discussione. I presupposti per questa morale, con le condizioni, vengono lasciate intenzionalmente inalterate. Quindi la statistica morale, anche in epoca moderna, è considerata sempre in senso positivo. Man könnte noch dazu etwas hinzufügen. Wir haben heute vormittags diesen Punkt schon einmal berührt. Heute benutzt man Statistik, um über individuelle Probleme von also marginalen Individuen oder überhaupt von Individuen zu erfassen. Wie viele Menschen haben die und die Krankheit? oder wie viele Menschen haben die und die Form von Finanzierung oder Nichtfinanzierung und so weiter, um diesen Menschen individuell zu helfen. Ich glaube, die Theoretiker der Statistik noch im 19. Jahrhundert haben sich dafür nicht so stark interessiert, sondern sie haben sich für den Organismus des Ganzen interessiert, den sie durch statistische Erhebungen eben erkannt haben. Sie haben immer die Ordnung der Massen, also die Ordnung der großen Zahl erkennen wollen, aber haben sich weniger für die individuellen Probleme interessiert, meine ich. Vielleicht, also ich will es mal als These so sagen, dass dieser Effekt der modernen statistischen Betrachtung oder der modernen Benutzung von Statistik, dass sie sich für individuelle Probleme auswirkt, dass der eigentlich erst im 20. Jahrhundert ist. Es könnte so sein. Oggi la statistica viene usata principalmente, o da, di per sé, per accogliere o per individuare problemi individuali o, se si vuole, problemi marginali, bisogno di aiuto, entrate finanziarie, eccetera, per poter anche però prendere dei provvedimenti in merito su base o indirizzo individuale. Ai primordi della statistica questo orientamento non era tanto indirizzato verso l'individuo o verso un'individuazione individuale, ma bensì l'attenzione era rivolta alla direzione dell'organismo di per sé. E pertanto l'effetto, un aspetto della statistica moderna atto a prendere provvedimenti di carattere individuale è un fenomeno tipico solamente del secolo XX. Queste tendenze economiche nell'uomo, ancora tra i primi uomini, se Dio è il padrone della storia, e non c'è per quel modo, se lei ha fatto ad esempio a immagini sua, e io credo che in tutti i popoli, e poi specialmente nella Bibbia, è accentuato questa statistica in altre parole, ma insomma, e che anche quelle che poi da uomo e da secolo hanno imparato e tutte queste idee e storie si sono succedute, c'è troppo orgoglio, troppo ripicca fra un scienziato e fra un popolo e l'altro popolo. Ma dove arriviamo con questo ecumenismo? Cosa insegna la statistica oggi per andare d'accordo e per fare un mondo migliore? Man muss historisch denken. Ja. Sie plädiert auch für eine historische Haltung des Ganzen. Und zwar, ich sagte, das ökonomische Prinzip sei dem Mensch vorhanden. Das ist auch ein christliches Prinzip. Ein göttliches Prinzip, wenn man von der Theorie ausgeht, dass der Mensch nach der Bibel Gottes geschaffen worden ist. Und auch manche eine Verzerrung des Denkens. Sie ist aufgrund der Realität der verschiedenen Bereiche zurückzuschulen. Aber die alte Frage kann die Statistik nicht helfen, in diese Polarisierung des Denkens zu bestreiten. Ci sono altre domande? Sì, prego. Il professor Corsini è che il membro della Realtà di Venezia, io devo domandare scusa se questa mattina non ho potuto essere presente. Perché avevo giunta di bilancio alla società di studi Trentini per scadenze immediate e prego anche l'amico e Prodi nella sua qualità di segretario dell'Istituto di Trentini scusare anche altri membri della società che consuetamente intervengono a questi interessantissimi dibattiti del sabato e oggi erano passetti per gli stessi. Per cui la domanda che io ti volgo è una domanda che proviene da uno che non ha sentito la relazione ma che ha una curiosità di natura scientifica. Ed è questa. Ci sono e come sono state utilizzate eventualmente le statistiche di procedimenti contro reati, contro la morale, contro l'opinione pubblica, contro le consuetudini del tempo, prima del secolo XIX, perché nel secolo XIX qualche cosa troviamo già. Se è possibile, però, e se entra nel suo argomento, avrei desiderio di conoscere qualche cosa intorno a questo problema. Und wenn ja, in welcher Form wurde es organisiert oder in welcher Form wurde es sich verwendet? Ich kann das nicht besser übersetzen. Es geht gegen Delikte, zum Beispiel gegen die Moral, gegen Unsitten oder gegen etwas, was die Öffentlichkeit hätte stören können, und zwar dies vor dem 19. Jahrhundert. Ja, also, vor dem 19. Finden wir schon was. Und wie das Ganze, falls das in Ihrer Sorge gehört, wie wurde diese Statistik intentionell zur Bewältigung, kann man sagen, sozialer Delikte von dem 18. Jahrhundert eingesetzt und sind sie schon, falls welche existieren sollen. Ich weiß nicht, vielleicht fällt Ihnen etwas ein, gibt es vor dem 19. Jahrhundert so etwas wie eine Statistik des Verbrechens, eine kriminelle Statistik? Ich weiß eigentlich nicht. Es gibt Armutsstatistiken, aber das ist eigentlich nicht genau die Frage. Es wird im Allgemeinen Armut ja nicht als etwas im Allgemeinen nicht als etwas schlecht, als etwas moralisch Schlechtes betrachtet. Gut, man hat schon die Neigung, Armut und Unmoral zusammenzubringen. Also gut, Armutsstatistiken gibt es. Wie viele Bettler gibt es in diesem Lande? Wie viel gibt es in dieser Stadt? Wie viel Prozent sind das? Wie viel haben sie bekommen? Wie viel Geld hat man für sie? Also das gibt es sicher. Und das kann man in der Literatur, der Geschichte der Caritas oder Armen, also gibt es eine große Literatur, da kann man das finden. Zum Beispiel gibt es, aber das ist auch schon 19. Jahr, es gibt viele, ja im 19. Jahrhundert gibt es große Sammelwerke, Gérandot und diese Autoren, die nun sehr viel Statistiken geben, was zur Armenhilfe in Europa geschieht. Und da ist ja, aber das bezieht sich nicht genau auf Ihre Frage. Es ist nicht, es geht nicht gegen die Moral. Ich meine, es in Zahlenform. Es gibt ja natürlich, wie heißt dieser Franzose, der über die Armen von Paris geschrieben hat? Ist das Süd? Süd, oder so. Aber das sind so romantische Schriften, wo man nicht mehr genau weiß, ob er es romantisch interessant findet, oder ob er etwas dagegen unternehmen will, nicht? Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten. Wir haben zusammen mal etwas diskutiert, Herr Toscani. Es gibt Religionsstatistik, zum Beispiel, also bei Botero. Bei Botero gibt es Religionsstatistik, wo er sagt, ja, in diesem Lande gibt es so und so viele Protestanten. Entsetzlich. Sehr viele Protestanten. Du Heretiker, nicht Protestanten, ja. Ja, also das gibt es schon, aber es ist, mir fällt im Moment nichts ein, was Ihre Frage beantwortet. Vielleicht bei den Engländern, das kann ja. Non trovo risposta perché esistono simili altri statistici sul pauperismo, molte forme, però dal punto di vista giuridico, dal punto di vista penale della cosa. Professor Preto, una domanda a lei. Per chi è Venezia, non c'è qualcosa nella giustizia nuova, dei glossari che abbiamo dei numeri, che fanno la visto qualcosa una volta? La giustizia nuova? Oh sì. Riguardava gli altri però. Sì, ma guardare infortuni delle arti, furti delle arti, quella cosa là, c'erano cioè forme particolari di delitto che venivano anche messi da porto, non so. Non ricordo confuso. Non più per la giustizia nuova e i fondi che sono stati studiati adesso con gli allievi di Cozzi. Ah, Cozzi, sì. Quello loro, quello che ci parlavamo oggi, è stato sentito dalla Repubblica di Venezia. E ci sono però delle statistiche anche per citare Terraferma, c'è un allievo di Cozzi, Pomolo, che ha scritto una serie di articoli sui processi penali per infanticidio, per stupro, e nelle città di terraferma, dove sono stati conservati tutti i processi. Il materiale appunto è non elaborato, cioè il materiale greco, insomma. Sì, sono due o tre saggi che abbiamo pubblicato gli atti dell'Istituto Veneto, e non compresi nel grande volume sulla Also auch die Erwähnung, was in irgendeiner Form aus Hawaii kommt, das heißt, elaborat, wie gesagt, so verwirrt. Einfach so, primär. Una domanda telegrafica. nella traduzione italiana di Wirtschaft und Gesellschaft c'è un parametro letteralmente titolato il disciplinamento sociale. Invece c'è il professore invece Rasse mi attribuisce la formazione di questo concetto Gerhard Hefstreit. Io volevo chiedere, cioè siccome Economia e Società è un'opera postuma sistematizzata da Linkerman, il termine è già rinvenibile in Weber secondo il professore oppure no? E ma intendo Wirtschaftsgesellschaft, bestimmte Preise, Begriffe Sozialdisziplinierung. Und er möchte wissen, ob Professor Österreich sich darauf gesinnt bewusst oder eine Prego ex novo handelt, also in seiner bestimmten Auslegung. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass Österreich, dass Gerhard Österreich sich in einem Vortrag mit Max Webers Rationalisierungsthese auseinandergesetzt hat. Und das findet man in diesen beiden Sammelbänden von Gerhard Österreich. Ich finde, das gleich im Vorwort ist das, ich ist irgendwie genau darauf hingewiesen. Es kann durchaus sein, dass bei Max Weber diese Formulierung ist, es würde gut passen. Es kann aber auch sein, dass der Übersetzer es hineingebracht hat. Schon möglich. Das ist das eine Punkt übrigens, die können sich erinnern, in welchem Kapitel? Ja, ich muss es überprüfen, ich weiß es nicht. Übrigens, nebenbei, wenn wir schon davon sprechen, ich weiß nicht, ob man in Italien davon weiß, in Deutschland ist ja eine große Kontroverse gegen die Winkelmann Edition. Es gibt mehrere Spezialisten wie Zenbruck und so weiter, die Edition ganz unmöglich finden. Und vielleicht wird man eine bessere machen. Ich kann es nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist allerdings schon, es ist merkwürdig, dass Winkelmann überhaupt keine Annotationen produziert hat zu Wirtschaft und Gesellschaft. Denn wenn man schon eine Edition macht, dann wäre es natürlich interessant zu sehen, welche Bücher hat Max Weber benutzt. Man kann ja nichts sehen, nicht wahr? Es ist ja ein Buch ohne Apparat. Aber es gibt im Archiv irgendwo Material, sodass man viel besser evaluieren könnte, was Max Weber eigentlich über originell sagt oder was nicht originell ist und so. Es werden jetzt in Deutschland Arbeiten gemacht, zum Beispiel von Sinologen, die nun so ein China-Kapitel von Max Weber, also nicht die Wirtschaft in Gesellschaft, sondern in Religionssoziologie, analysieren und sagen, ja, das entspricht der damaligen Sinologie oder entspricht nicht der damaligen Sinologie. Es ist, verstehen Sie mich recht, nur ich persönlich finde es etwas übertrieben, einen Kult, eine Idolisierung der Sekundärliteratur zu machen. Was so der Max Weber, es gibt schon eine Sekundärliteratur über Max Weber. Ich weiß nicht, ob man das tun soll, ob man Kraft darauf verwenden soll. Aber wenn man es macht, dann soll man es so machen und nicht wieder die alten Ausgaben ausdrucken. Insofern finde ich die Kritik an den Winkelmann schon richtig. Questo primo momento è all'inizio della raccolta delle lezioni del professor Österreich. Il professor Österreich è un conoscitore di Masura. All'inizio della raccolta è riscontrabile un punto in cui egli discute il concetto di razionalismo sostenuto da Masura. Può darsi anche però che il termine che hai citato di disciplinamento sociale sia una prestazione vera e propria anche del traduttore, e su questo mi permetto di venire dopo, e dice che anche nella Repubblica Federale Tedesca esiste tuttora una grande controversia contro l'edizione di Winkelmann, sono professori come Tembrug che ritengono l'edizione e il commento di Winkelmann insostenibile, e mette in guardia anche contro una ipervalutazione, una iperinterpretazione dei commenti di certe opere. Qualche volta è interessante riprendersi l'opera e trattarsene da soli, perché il problema onomagiologico è molto importante. Anche le traduzioni sono molto difficili oggi, domani il termine avrà un altro significato. E Daphne è un'espressione di Spaitravides, per esempio, è personale nel discorso, lei sulla traduzione troverà l'espressione disciplinamento sociale. Io conosco il professor Lassen, e so cosa intende lui con sociale disciplinivo, io chiedo a lei come interpreta questo termine, in maniera normativa o in maniera orientativa? Io tenderei a interpretare in maniera normativa. Bene. E invece, appunto, la ripresa in Germania di un termine adotto come disciplinio, che è un termine latino, atteso, è messa apposta per estendere il campo semantico, e lo posso garantire io, cioè, il professor Russell, che è intesa in termini puramente orientativi. Cioè l'aspetto normativo è un effetto post-tem. Presente? Quindi vedo poi della traduzione che è esatta, dal punto di vista ideologico è esatta, presenta questa possibilità di scivolamento semantico che è molto pericolosa, capisce? Per quello che ti guarda quando questi le traduzioni della traduzione non erano presenti come, no? Guardi qui, anche per esperienza mia, qualche volta vale la pena rimanere sull'originale e interpretarlo con la nostra terminologia, che non rimasse la terminologia di un traduttore in buona fede quando non riesco la volta. Io sostanzialmente, no, per quel che so io, Österreich ha preso da Weber, ma collegando col problema della crescita dello Stato moderno, sì, con lo state building, cioè il problema è questo, insomma, è, cioè, ha portato il problema a livello politico, insomma. La nostra critica, insomma, moderna. Mettendo in relazione con la costruzione dello Stato, ecco, e quindi. Mancanza di der Begriff Sozialdisziplinierung oder Sozialregulierung, sagt Österreich auch an einigen Stellen, ist ein gewisser Fortschritt gegenüber der Rationalisierung von Weber. Das Wort Rationalisierung bei Weber stammt eigentlich noch so aus dem deutschen Professorenjargon von 1910. Ich finde es furchtbar, wie in Deutschland das Wort Rationalisierung verwendet wird. Rationalistisch ist, hat dort nichts mit Ratio zu tun. Ist auch keine Metaphysik. Im klassischen Sinn des Wortes ist eine rationale oder auch rationalistische Philosophie ist ja eine Metaphysik, im aristotelischen Sinn. Das ist hier gar nicht gemeint. Die Deutschen meinen mit rationalistisch etwas mathematisch, intellektualistisches und so weiter und so fort. Eine Sache, ich weiß nicht, wie soll man sagen, eine Sache, die mit dem Verstand zu tun hat, nicht mit der Vernunft. Und das ist ein, finde ich, sehr unangenehm, weil es eigentlich die europäische semantische Tradition furchtbar stört. Also insofern ist mir so ein Wort wie Disziplinierung, scheint mir die moderne Welt irgendwie psychologisch besser, ich möchte sagen, witziger zu treffen, als wie diese dumme Proseminar-Wort-Rationalisierung. La sezione del professor Westerreich, che come sinonimo di disciplinamento sociale, anche il termine sociale regoliero, allora nel senso di regolamento e regolamentazione, un misto di ambito, faccio bene attenzione, è pericoloso scegliere per una e per l'altra, è un concetto più astratto, supera il concetto di razionalizzazione o di raziocinio adoperato da Weber, cioè già analizzato e superato. E il professor Russell desidera mettere in guardia anche contro il concetto di razionalismo inteso dal nostro libro, che rispecchia tutto il più gergo professorale di quell'epoca in ambiente accademico tedesco. Quindi non viene inteso come concetto metafisico esoterico di razio, che conosciamo noi dalla scuola, ma inteso come un concetto matematico-cognitivo. Quindi la posizione fra ragione, il senso nostro, e cognizione, il senso dove abbiamo. Oppure per approfondire quello che c'è. Ti costa una diversa nervica, ma sei il marito. Si era cominciato da qui stamattina la discussione di Max Weber. Ich finde, es ist vieles ist genial und interessant und alt und wir alle haben furchtbar viel davon gelernt. Aber es muss einmal zu Ende sein. Und es ist, ich finde, also in Deutschland ist schwer zu ertragen die Diskussion über die Wertsneutralität, ja. Ne? Jetzt kann ich schon nicht mehr. Un seminario che abbiamo fatto nel settembre scorso, comunque fuori una discussione molto importante che adesso io non ricordo bene, che era su finanze e ragioni di Stato, no? Ora, è proprio col professor Kellenbens, E c'era questo doppio significato della ratio stato. Ah, sì. Ratio as ratio, ragione, aberratio as calculivum. Ah, è un potere, bius in Deutsche, verfasse con... Und bei Maximilian ist es mehr Kalkulierung oder ist es etwas anderes? Ist Rationalisierung etwas psychologische Sache und hat, ist im Kern eine vernunftfeindliche Philosophie. Es ist nicht, aber ich glaube, es führt uns irgendwie an. Ich würde gerne noch etwas, wenn jetzt im Moment keine Fragen mehr kommen, ich würde noch einen kleinen Exkurs gerne über diesen Sickendorf machen. Ja, Sie haben ja schöne Bücher hier von Sickendorf. Ich habe ja nur zwei Sätze über Sickendorf gesagt. Es ist also interessant, deutsches politisches Schicksal, 17. Jahrhundert. Auf Wiedersehen. Achso, nein, er wollte nicht sagen. Sein Vater war im 30-jährigen Krieg auf Seite der Schweden. Und hat irgendwie einmal versucht, die Seite zu wechseln, ist zum Tode verurteilt worden, ist hingerichtet worden. Ah, hingerichtet. Der Vater von Seckendorf. Der Sohn war 12 Jahre alt. Der Sohn ist bei den Prinzen von Gotha eben, ist er erzogen worden. Dann ist er an dem Hof von Gotha, ist er langsam Minister geworden. Hat den Fürstenstaat geschrieben. Ein rein lutheranisches Buch, das beschreibt den Aufbau eines kleinen deutschen Staates nach dem 30-jährigen Krieg. 1756. Nächste Phase. Er verlässt diesen Dienst von Gott und ist nicht mehr einig und sieht die deutschen Fürsten einen zu absolutistischen Weg nehmen und kann nun selbst diese pragmatische Philosophie, in der auch die Statistik vorkommt. Denn da ist ja die Statistik vor allem propagiert am Anfang von diesem Seckendorf-Buch, so als Modell. Also er kann diese Pragmatik nicht mehr durchhalten und zieht sich immer auf christliche Theologie zurück. Und zieht sich auf christliche Theologie zurück, schreibt einen Christenstaat, in dem eigentlich diese Praktiken der damaligen Verwaltung angegriffen werden. Aber es ist interessant, diese Zweiteilung. Und dann, ja, man könnte es auch so sagen, es ist dieses Ringen dieser deutschen Theoretiker zwischen fürstlicher Verwaltung auf der einen Seite, Wohlfahrtspolitik und so weiter, und ständischen Reservaten. Ah, ständisch, also im Sinne von die Stände, nicht wahr? Sie bringen den Zehnten, ja. Da ist eben ein Schwanken. Und andererseits das Gute an so einem Mann wie Seckendorf ist, dass er den Fürsten immer wieder daran erinnert, dass er eben nicht absolut ist, sondern dass er eben christliche Gesetze, Moralgesetze und ständische Privilegien beachten muss. Also es ist ein sehr schwieriges Wir haben so etwas am Vermittlungsverfahren, da könnte man dieses deutsche Wort Vermittlung. Ein Aufklärer des Sachs des Italienischen, mein Aufklärer hat diese Gedanken wieder aufgegriffen. Ja, ganz kurz. Volevo appunto sottolineare questo aspetto facendo una specie di biografia del Seckendorf. Il padre Seckendorf non lavora da 30 anni con la parte svedese, poi per certi motivi cambia fronte, fu pizzicato, condannato a morte e giustiziato. Il ragazzo aveva 12 anni e crebbe quindi alla corte del principe di Gotha, la corte in cui poi divenne ministro e con là aveva scritto la sua prima opera, Lo Stato del Principe, di Fürstenstein. Un'opera completamente di carattere luterano e descrive la nascita di un piccolo stato tedesco dopo il disordine della guerra dei 30 anni. Ma a un certo punto avviene un fatto, abbandona la porta e subentra una frattura profonda fra l'ambiente in cui il secondo era cresciuto e un mondo nuovo in cui Seckendorf pensò di creare attorno a sé. Infatti si vede nel nome perché Seckendorf non accetta più questa filosofia drammatica dotata dei principi fino allora e si rifugia nella teologia cristiana e là da scrivere questo libro, il Christenstaat, cioè lo Stato cristiano, e appunto cerca di mettere in risalto lo Stato cristiano in cui gli attacca i difetti del governo, l'amministrazione dei sovrani. Non c'è per mettere in risalto appunto questi due poli, il compito del sovrano di provvedere all'assistenza dello Stato, allo sovrano servitore, e l'altro canto è il mantenimento di certi privilegi di ceti. E la fatta di Heidegger, mi pare che questo pensiero sia stato poi ripreso dal Verri quando andò a commentare i provvedimenti di Giuseppe d'Austria nel Lombardo Veneto, cioè il tempo dell'illuminismo che è Lombardo, e là mi pare molto che anche lì il Verri ebbe difficoltà a formulare questi concetti, cioè si trovava confrontato praticamente con una terminologia antiquata che veniva messa in quasi da proposte e da problemi moderni. Noch zwei Punkte zu Seckendorf. Eine Stelle aus Seckendorf, wo man die deutsche Mentalität sieht, wie man vielleicht an keiner anderen Stelle sieht. Das ist in den Additiones zu dem Fürstenstaat, zu Paragraph 10. Er sagt, der 30-jährige Krieg hat das große Problem gebracht, dass wir nach dem Krieg keine Statistiken gehabt haben, wie die Besitzverhältnisse sind, wem was gehört. Für den Fall, dass es wieder so etwas Entsetzliches gibt, müssen wir diesmal eine bessere Statistik haben. Das wird uns nichts nützen, wenn alle Leute umgebracht werden. Da nützt es nichts. Aber für den Fall, dass einige von uns übrig bleiben, wollen wir doch sehen, wie das Land aufgeteilt ist und wem was gehört. Das muss man sich ja mal vorstellen, dass jemand das im Jahr 1660 so todernst argumentiert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass er eine Lukan-Übersetzung gemacht hat. Also Lukan-Bürgerkrieg war übersetzt, also ein republikanisches Buch, ein antizäsaristisches Buch, in dem ja der Standpunkt von Pompeius und so weiter vertreten ist, kontra Caesar. Das ist damals ins Französische übersetzt worden und er hat es in Verse ins Deutsche übersetzt. Das ist nicht publiziert worden, solange er gelebt hat. Das ist interessant, eine Lukan-Übersetzung hat ein deutscher Fürstenminister nicht publiziert. Das hat man nach seinem Tode publiziert. Und da gibt es Kommentare zu einzelnen Stimmen, wo man noch einmal eine andere Kulisse sieht. Und dabei auch, ich kann mir noch eine kleine Anmerkung nicht versagen dazu, es ist interessant, es ist diese Lukan-Übersetzung, gehört zu den ganz wenigen ungereimten Versen in der deutschen Poesie des 17. Jahrhunderts, woraus man auch wieder, das hat einen politischen Symbolwert, es soll keine Wortkunst sein, nicht wahr? Das ist also auch ein lutheranischer Gesichtspunkt gegen die modische Poesie. Alcuni aspetti ancora su questa singolare figura di Seckenhoff è da scrivere ex pres nel 1660 in un appendice al Stato del Principe che la guerra di 30 anni aveva posto il sovrano davanti a un problema che nessuna statistica esisteva per poter raccogliere dopo la guerra tutti i problemi inerenti alla proprietà, alla distribuzione della proprietà e deve dire nel caso la cosa dovesse ripetersi e dovessimo morire tutti, va bene, non c'è più importanza. Ma se qualcuno dovesse restare vivo, dovremmo creare dei criteri statistici nuovi per poter raccogliere appunto questi dati di distribuzione della proprietà, poter sapere come trovarsi in che situazione. Questo nel 1660. Un dato molto interessante della figura del Seckenhoff è che va a produrre una traduzione di Lucano, la guerra civile di Lucano, quindi un'opera eminentemente repubblicana, anticesarea, e ciò tradotta da un ministro del principe, e fu tradotta in versi, e fu pubblicata postuma, cioè dopo la sua morte, ed è molto interessante far vedere il fatto che è scritta in versi, però versi non rimati, senza rima, appunto per evitare intenzionalmente l'artificiosità o il momento artistico, per lasciare forse anche l'originalità del pensiero, e anche ciò, questo atteggiamento contro l'arte, l'arte letteraria in questo caso, è da ravvisarsi un atteggiamento letterario. Ormai possiamo, credo, concludere i lavori, se non ci sono altre domande. Ringraziamo il professor Rassem ancora, veramente molto. Eravamo pochi forse, ma credo che lo scambio sia stato quanto mai utile e certamente la riflessione su quello che lui ha detto non termina oggi. Wir werden darüber denken, auch in Zukunft. Danke. Ich danke Ihnen für die Einladung und für die interessante Diskussion.